Hören Sie gut zu. Ich vertraue Ihnen ein Geheimnis an. Bauhaus FM. Na, das muss man wissen. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Bauhaus FM 106,6 MHz. Wir senden wieder vom Kurs draußen. Heute sind wir allerdings drin. Jetzt höre ich mich auch selber. Ja gut, wir hatten ein paar technische Ungereimtheiten, die wir jetzt beseitigt haben. Tür kann zu. Ja. Die Tür ist zu. So, also nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurs draußen. Draußen vor der Tür, deswegen haben wir die Tür jetzt geschlossen. Ja. Wir haben uns schon ein paar Mal gehört. Sie erinnern sich vielleicht, das Fachgeschäft oder im Haberbusch, Lauschen, da gab es so ein paar Formate. Und dieses ist heute unsere letzte Sendung vom Kurs aus. Und ja, es mag etwas chaotisch bisher geklungen haben und das macht aber auch überhaupt gar nichts, denn das soll eine etwas lockere Sendung werden. Ja, kann man das eine Talk-Sendung nennen? Naja, eigentlich geht es ja um eine Sendung über uns, ja. Wo man einfach auch mal ein bisschen über die Leute hinter dem Format draußen vor der Tür was erfährt. Und wir gehen den Leidenschaften nach. Ja, ich glaube, das war soweit schon ganz gut zusammengefasst. Aber wie das an einer Anfang einer Sendung üblich ist, wollen wir uns vielleicht noch vorstellen, wer hier denn alles im Studio ist und wer Technik ist, weil wir sind eine ganze Gruppe hier. Vielleicht das ist eine gute Idee. Und vielleicht können wir uns auch einigen, unsere Hörer, wir können das gerne auch durchziehen, dass wir sie siezen. Ich mache das ja gerne so. Du willst siezen? Wollen wir sie alle siezen? Oder wollen wir das vielleicht nochmal thematisieren? Ganz anders. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde fast dafür plädieren, dass wir sie jetzt einfach mal für uns geistig abschalten, denn es soll ja ein lockeres Gespräch zwischen uns werden. Wir sollen uns ja selber alle ein bisschen näher kommen, das ist so das Ziel dieser Sendung, experimentell. Und ja, da würde ich doch ein Du vorschlagen und vor allen Dingen, dass wir jetzt vielleicht die Vorstellungsrunde machen, die ich gerade ansprach. Ja. Ja. So, stellen Sie sich was vor. Liebe Hörer. Soll ich mal anfangen, so im Uhrzeigersinn? Ja. Gut. Das ist für die Hörer ganz wichtig, im Uhrzeigersinn. Ja, okay. Ja, also ich bin der... Ich bin Fabian und ja, bin hier auch im Kurs. Man merkt, wir müssen erst noch alle ein bisschen uns mit dieser Atmosphäre vertraut machen. Aber jetzt die Damen, würde ich sagen. Weiter. Damen, ja, okay. Okay, ja, ich bin Betka, aber ich mag, dass Leute sagen zu mir Betty. Ja, ich bin Betty Burger. Ja, okay, ja. Betka. Betty, bitte. Und ja, ich bin auch in diesem Kurs und ich bin sehr zufrieden, dass jetzt ich bin hier mit uns, mit euch. Euch, ja? Ja. Okay. Und ja, machen wir weiter mit... Jenny. Hallo, ich bin die Jenny. Ich bin auch hier im Kurs, wie ihr mitkriegt. Ich wohne jetzt seit einem Semester hier in Weimar. Und ja, also ich fand den Kurs bis jetzt echt ziemlich gut und ziemlich witzig und viele schöne Sendungen gehabt. Und ich hoffe, die letzte Sendung jetzt von unserem Kurs, die wird auch nochmal richtig, richtig gut. Deshalb gebe ich jetzt mal weiter an den Herrn neben mir. Den kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr öfters Bauhaus FM hört. Ja, genau. Ich bin der Konrad. Guten Tag. Habe jetzt schon einige Sendungen hier gemacht mit, auch im Rahmen des 84.000 Stunden Sendungsangebotes bei Bauhaus FM. Aber das Besondere ist auch diesmal, wir haben noch hinter der Glasscheibe nochmal zwei Leute sitzen, die sich hoffentlich auch vorstellen können. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Janine. Ich sitze an der Technik und was ich jetzt gerne als erstes eigentlich machen wollte, ist nicht nur mich vorzustellen, sondern auch den Raum. Den Raum, wo wir senden. Wir sind nämlich in einem universitären Raum in der B11. Und ich möchte auch mal meinen Raum hier beschreiben. Ich sitze in einem extra Raum. Ich bin nicht alleine. Aber dazu kommen wir gleich. Und ich schaue ganz klassisch durch eine Glasscheibe in einen anderen Raum. Und dort sitzen unsere lieben Mitkollegen. Und es ist alles ganz gemütlich. Und wir haben die Lampen abgehangen mit Hippie-Tüchern und einem Leopardentuch. Und ja, das ist ganz, ganz wundervoll. Ich fühle mich sehr wohl. Und möchte jetzt auch gerne meinen lieben Mitstreiter hier begrüßen. Einen deiner, zwei Mitstreiter noch. Ja. Das sind ja noch mehr. Ja, kann man mich hören? Ja, kann man. Hallo. Also ich bin also in erster Linie sitze ich hinter den Plattentellern, aber ich hoffe, dass sich die Unterhaltung über beide Räume erstreckt und wir ein schönes Miteinander hinkriegen. Jetzt klingst du viel besser. Ja? Ja. Hörst du mich? Tausendmal besser sogar. Weißt du, das einzige Problem ist, dass die Scheibe nicht so wie in dem normalen Radiostudio in der M5 so riesig ist und man all das sieht, sondern ich bin hinter so einer Schaumstoffwand und ich kann dich überhaupt nicht sehen. Ah ja. Das ist also mal spannend. Fabian sehe ich so ein ganz kleines bisschen. Also wenn Fabian mir ganz tief in die Augen schaut, vielleicht kann ich dann so in der Spiegelung euch auch alle da drin sehen. Spiegelung der Brille. Ja. Aber da ist es ja schon mal eine Sendung über Räume. Das ist ja schon mal sehr spannend. Ja. Über mindestens zwei Räume. Ich muss noch ganz kurz anmerken, ich habe noch jemanden vergessen, bevor ihr die ganze Zeit über die Räume erzählt. Ja. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Mann hier an der Technik. Hallo, mein Name ist Christian und ich habe das Ganze ein Stück aus der Ferne, also einen Meter hinter der Gianni, angesehen und angehört vor allem. Und ich denke, das wird ziemlich interessant, weil meiner Meinung nach vier komplett unterschiedliche Charaktere da auf der anderen Seite der Scheibe sitzen. Und wir gute Musik haben, ziemlich ungestört sind, ein Bierchen trinken. Ja. Wollen wir noch mehr zu dem eventuellen Sendekonzept erzählen? Oder? Nee, also ich würde persönlich sagen, wir lassen das Ganze jetzt erstmal auf sich beruhen, schauen, wie sich der Abend weiterentwickelt. Und uns wurde schon nahegelegt, dass im Vorfeld schon sehr viel Inhalt gelaufen ist. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen die Situation auf sich wirken lassen und Musik abspielen lassen. Mhm. Das ist gut. Ich mach das einfach. Ja. Gut. Also liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch ein Bierchen aufzumachen und genießt einfach die Sendung mit uns. Cheers! Aber wir sind Bauhaus FM, das Übungsradio der Bauhaus-Universität-Initiative Bauhaus FM. Und wir üben, Radio zu machen hier gerade. Das tut das ganz schön abstufen, oder? Wenn ich das so sage. Nö, ja. Also ich besser so als hochstapeln. Okay. Naja, wir machen ja experimentelles Radio, ganz wichtig. Also für alle Späteingestiegen nochmal, wir machen hier eine Sendung aus der Reihe draußen vor der Tür. Und wir haben schon gesagt, aufgrund schlechter Wettersituationen sind wir drinnen hinter der Tür diesmal. Und wir machen eine Abschlusssendung dieses Kurses. Und wir wollen irgendwie ein Stück weit bei uns selber ankommen mit dieser Sendung. Uns allen hier. Da könntet ihr jetzt was sagen. Ja, ich weiß nicht, wer möchte starten mit, warum Radio, warum dieser Kurs? Ja, das ist eine gute Frage. Also oder eher vielleicht, warum immer der Kurs? Warum du so nah am Mikrofon bist, ist auch eine Frage. Das klingt voll verknarzt. Ja. Ja. So besser? Ja, viel besser. Abstand, weißt du? Ja, ist manchmal wichtig. Aber dass sie einen gewissen Abstand zu den Dingen haben. Ja. Ja, aber das ist ja wirklich so ein Ding, was du gerade angesprochen hast. Der Kurs, wir sind ja, sind wir mal ehrlich, wir sind ein zusammengewürfelter Haufen von 15, 16 Leuten. Ja, es war 16, ich denke, am Anfang, aber jetzt 4. Wir sind hier nur 4 und... Tendenz fallend. Dort, ja. Na, nee, so kann man das ja nicht sagen. Also ein paar haben sich abgemeldet. Andere, also nicht abgemeldet, aber manche sind an einem ganz anderen Ort, zu dem wir später noch kommen. Einer ist krank. Gute Besserung, Florian. Und wie war das noch? Naja, der Abend ist ja lang. Es kommen ja noch bestimmt noch Leute. Ja. Zum Beispiel ja, Igor, der hat sich angekündigt. Mhm. Nee, aber worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte, und du hattest ja das auch gesagt, wie sind wir zum Radio gekommen? Wir sind ein zusammengewürfelter Haufen und da ist ja die Frage, wo kommt jeder Einzelne von uns eigentlich her? Warum Radio? Das ist eine gute Frage, ja. Ich presche nach vorne und sage, ich bin die Bauhausstraße hochgefahren und bin mit dem Fahrrad ins Radio gekommen. Das ist schön, man merkt, Konrad, du bist Profi, du kannst da sofort erstmal so locker einsteigen. Das klingt schon wieder so. Das ist wieder Witz, sondern verstehen Sie unter einem Flugzeug nichts, weil es ist sehr laut. Ja. Aber das würde mich jetzt schon mal ganz arg interessieren. So, wann hast du dann das erste Mal eine Radiosendung mitgestaltet oder wie kamst du dazu, das hier zu studieren? Das ist eine gute Frage. Das sind viele Fragen. Vielleicht ich habe Zivildienst gemacht und da gab es zum Beispiel die Möglichkeit eines freien Radiosenders. Und da habe ich zum ersten Mal angefangen, obwohl ich vorher natürlich schon viel mit Musik mich beschäftigt habe. Aber dort war das die ernste Möglichkeit, wirklich einen Radiosender mitzubetreiben und zu moderieren und so weiter. Was war also deine Position? Wie das immer bei solchen kleinen Sachen ist, da ist man immer alles. Also dann ist man Redakteur, Techniker, Musikauswähler, Musikredakteur und alles, was es gibt. Ja. Also ich war da in der Funktion als Zivildienstleistender, wie gesagt, in dem Haus, das war meine Tätigkeit. Und da habe ich eben noch das Radio gemacht mit. Genau. Mhm. Und hast du dann quasi auch die Leidenschaft entwickelt und hast du dir gedacht, boah, sowas würde ich gerne noch studieren, oder? Ja, es hat sich eine gewisse Sendesehnsucht entwickelt, irgendwie, dass ich eben auch über Musik irgendwie immer sehr unzufrieden war. Vor allen Dingen, ich denke mal, das ist vielleicht, wo andere andocken können. Also ich komme aus Sachsen, aus Dresden und da ist man schnell sehr unzufrieden mit Radio. Und da findet man sich einfach nie wieder und dann will man anders Radio machen. Dann will man Radio machen, was vielleicht auch Musik spielt, die man auch aushält, die man vielleicht auch noch nicht gehört hat. Das ist mir auch ein großes Bedürfnis, Radio zu machen mit und über Dinge, die man noch nicht gehört hat und nicht immer nochmal kommen. Und zum Beispiel? Musik zum Beispiel, die man eben noch nicht kennt. Inhalte, Reportagen über Dinge, die ich noch nicht weiß. Weil das konservative Privatradio vor allem bringt ja immer das, was man eh schon weiß und schon gehört hat. Meiner Meinung nach. Mhm. Ihr könnt das ja anders sehen. Also ich bin da, ich habe da eine starke Aversion und entwickelt da sehr viel Energie, was anderes zu machen. Nee, stimmt schon. Also ich kann das absolut nachvollziehen mit den Radiosendern. Man kann jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren. Und es gibt ja eine Fülle an Radiosendern, so über ganz Deutschland verteilt. Und natürlich in anderen Ländern ist das ja genauso. Aber ich habe auch so den Eindruck, dass es im Prinzip immer nur eine gewisse Auswahl an, ich sag jetzt mal, Genres gibt. Es gibt halt Radiosender, die spielen das Neueste vom Neuen, die Charts. Dann gibt es welche mit den besten Hits aus den 80ern, aus den 90ern und das Beste von heute. Dann gibt es richtig Oldie-Sender und Klassik-Sender, gibt es Infosender. Aber gibt es denn jemanden hier in der Runde, der total zufrieden ist mit der Radiolandschaft? Super Sender, tolle ja. Musik, immer gute Laune? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß es auch bei uns, ich komme aus Slowenien, und ich habe eine Erfahrung dann mit unserem Nationalradio. Und ich finde, dass sie haben alles zu strikt gemacht. So, die alle Format ist sehr traditionell. So Nachrichten und dann nur eine, nicht alle Musik, das man möchte, dort hören. Und ja, ich denke, dass es sollte auch beim nationalen Hörfunken eine gute Changes machen. Yes, so. Es gibt ja einen Bildungsauftrag auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch im Rundfunk, also nicht bloß im Fernsehen, auch im Rundfunk. Und das vermisse ich halt wirklich, wirklich musikalische Bildung im Sinne von wirklich musikalische neue Felder aufzeigen, das, was man eben noch nicht kennt. Und das, die Welt ist größer als Pop und Klassik. Ja. Mhm. Und selbst, sage ich jetzt mal, Oldie-Sender oder so, ich sage jetzt mal 70er, 80er, was so gespielt wird, da hört man halt dann auch größtenteils immer die gleichen Bands. Also was zum Beispiel oft gespielt wird, ist Aber. Ist mir so aufgefallen. Aber dann immer auch nur ein Song meistens. Bei den meisten Bands ja. Ist ja so irgendwie ich denke jetzt gerade, was fällt mir gerade ein, irgendwie solche Indie-Bands, Soundgarden zum Beispiel. Mhm. Von Soundgarden wird immer nur Black Hole Sun gespielt irgendwie, ja. Wo ich denke, die haben doch viel mehr Songs gemacht und solchen Sachen. Ich meine, schönes Lied, aber irgendwie, die haben mehrere Alben gemacht. Ja. Oder Red Hot Chili Peppers, der Under the Bridge, dieses Geleiere will ich auch nicht mehr hören irgendwie. Da gibt's, ich habe ältere CDs, die auch ganz spannend sind, aber nein, das spielt man nicht. Aber wie gesagt, also ihr seid alle unzufrieden mit dem Radio? Oder ist jemand ganz zufrieden mit dem derzeitigen Radio? Oder hat die übliche Position von, ach, ist mir eigentlich egal, habe ich noch nie drüber nachgedacht? Weil das wollen wir hier brechen in dieser Sendung. Wir wollen bei uns ankommen. Das wäre, na klar. Dann nimm den Klinkenstecker. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich schon mit manchen Programmen recht zufrieden. Also ich finde die lokalen Sender ja auch nicht schlecht in vielen Städten, wie zum Beispiel in Weimar-Lotte, Radio Lotte. Oder ich finde auch, ehrlich gesagt, bin ich eingefleischt der Radio Deutschland Kulturhörer. Ja, das stimmt. Also ich möchte auch sagen, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und wie vorhin schon gesagt, es gibt natürlich eine riesengroße Fülle an Radiosendern in Deutschland. Ich kann ja mal hier kurz nachschauen. Wir haben ja Internet. Radiosender Deutschland. Da muss es doch irgendeine Statistik geben. Hier. Naja, man muss ja schon unterscheiden zwischen den öffentlich-rechtlichen und den freien Radiostationen, die sich natürlich aus genau mit dieser Energie auch weiter am Leben halten, zu sagen, wir machen ein anderes Radio, die aber natürlich nie so eine Strahlkraft haben wie ein nationales gebührenfinanziertes Radio. Also ich muss jetzt mal unterbrechen, ich will keine Statistiken hören, sondern würde ich sofort abschalten in der Küche. Nee, so eine direkte Statistik wollte ich jetzt auch gar nicht bringen. Ich wollte jetzt nur mal schauen, wie viele Sender haben wir denn überhaupt? Wie viele Sender haben wir denn überhaupt? Ja, das ist doch mal eine berechtigte Frage, oder? Wir haben gerade eine, den müssen wir gerade füllen. Aber, Alter, unterhalten wir uns gerade. Also ich will jetzt was hören von euch. Was war das letzte Radioprogramm, was euch so richtig geflasht hat? Also, oder die letzte Radioshow oder vielleicht auch dieses neue Internetradio KXP und diese ganzen Geschichten. Was hat euch so richtig geflasht? Was war das letzte flashige Radioerlebnis vielleicht, für euch? Vielleicht auch sogar noch das erste. Also was war die erste Begegnung, an die man sich mit Radio erinnern kann und vielleicht die aktuellste, bewegendste? Die erste denn danach. Okay. Ja. Okay, ja. Ich weiß, dass seit, ich weiß nicht, 3 Jahren bevor, ich habe überhaupt keine Ahnung über gute Radio. Ich habe nur im Auto zum Beispiel Antenna oder diese kommerziellen Radios gehört. Und das war 3 verschiedene Musik durch den ganzen Tag. Und dann letztes Jahr, ich habe im Universität ersten Kurs über Radio. Und dann ich habe nachgedacht, ja, vielleicht kommerzielle Radio ist nicht Radio. Ich denke, dass, wenn ich denke über Radio, ich denke nur über, ich weiß nicht, Kulturradio oder Nationalradio. Ich Ich erreiche diese kommerzielle Radio nicht als richtig Radio. Mhm. So, vielleicht, ja. Also da muss ich dir recht geben. Ich weiß noch, ich mochte halt vor allem immer die Internetradios, weil da oft halt auch meine Musik gespielt wird. Also die Musik, die jetzt nicht vielleicht so Mainstream ist und auch Themen, die halt besser auch zu meinem Geschmack passen, sag ich mal. Und ja, so meine erste Erfahrung wirklich jetzt auch mal beim Radio teilzunehmen, hatte ich halt während meinem ersten Studium in Offenburg, weil wir da auch also so eine Initiative hatten, wo Radio ganz groß geschrieben wurde mit einer Radiostation und mussten da halt mal so, ich glaube im dritten Semester war es oder so, mussten wir da halt mal einen Beitrag machen dafür. Und ja, da hat es eigentlich so ein bisschen bei mir angefangen, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann da ja viel mitgestalten auch mit Themen, die mich wirklich interessieren. Und ich meine, jammern kann halt jeder, dass man sagt, ja, das und das ist jetzt nicht so toll. Aber ich finde, einbringen, es gibt so viele Möglichkeiten, sich im Radio auch einzubringen. Auch jetzt, sage ich mal, als jemand, der nicht so viel Ahnung hat. Es gibt so viele freie Radiosender, die sich freuen, wenn Leute irgendwie Lust haben, da mal vorbeizukommen, mal irgendwie vielleicht mitzuhelfen oder den Leuten über die Schulter zu schauen. Und von da an finde ich halt immer dieses Gejammere ein bisschen schwierig, weil ich finde, man kann halt einfach auch was machen und was dabei ändern und sich halt auch bei so Sachen einbringen. Ich denke, dass hier, ich finde sehr toll in Deutschland, dass ich denke, dass es gibt mehr Möglichkeiten zu diesen anderen als experimentell oder andere Radios, weil bei uns, okay, vielleicht es gibt zwei andere Programme, das sind ein bisschen unterschiedlich oder dass du hast mehr Möglichkeiten für Studenten, aber es gibt nicht so viel als hier. So, das ist ein Glück. Darf ich an dieser Stelle einmal einhaken? Ja, Dara mal. Wir hier in dem anderen Raum, auf der anderen Seite, haben uns gedacht, wir spielen einfach noch mal ein bisschen Musik, um danach wieder in ein anderes Thema einzusteigen. Was haltet ihr alle davon? Wir haben das ja noch gar nicht durch. Ja, wir haben es noch nicht durch, aber... Wir haben keinen Schluss gemacht. Ja, das stimmt, aber ich glaube... Ich will Musik. Vielleicht einfach an der Zeit. Ich kann das durchaus auch so... Stehen lassen. Mama, was spielst du uns jetzt? Der Musikdiktator zieht einfach hoch. Sind wir noch drauf? Keine Sind wir noch drauf? Keine Ahnung. Hallo, Janine? Sind wir noch drauf, Janine? Ja! Yeah. war eigentlich ganz... Aber ich glaube... Sind wir drauf, ja. Okay, jetzt, warte. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir sind Bauhaus. Wir sind Bauhaus FM auf 106,6. Ich habe eine Frage. Das ist schön. Hast du Kann man die Musik ein bisschen leise machen, dass wir uns hören? Ja. Hier drin? Hast du dich eigentlich mal gefragt, was jemand denkt, der Radio hört und ständig junge Menschen Fragen hört, sind wir eigentlich drauf? Ja. Das habe ich vorher schon gesagt. Ich habe ja schon gefragt, ja, worauf seid ihr denn? Wir sind gut drauf. Ja, nee, finde ich auch. Das ist wirklich auch mein bisschen meine Sorge mit diesem Format. Also Transparenz hin und her. Also hast du Angst vor der Polizei oder warum? Nee, irgendwie, wir hatten diese Diskussion schon mal, auch in der Radio-Innie. Welche Sendung kann man machen, würde man sie selber hören? Das kann jetzt selber vielleicht jeder in sich gehen, was ja ein bisschen Ziel der Sendung ist, dass wir ein bisschen in uns gehen. Würden wir gerade dieses Format, weil ich es hier gerade so entwickelt, anhören, wenn wir uns nicht kennen würden? Wenn wir, niemand jetzt anonym, ne, das sind irgendwelche Leute im Radio und die labern so vor sich hin. Würdet ihr euch das anhören? Puh. Also ich würde es mir schon anhören. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich es mir anhören würde, außer ich wäre wirklich genau in dem Modus zufällig und würde es entdecken. Mhm. Aber also mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie ein angepasstes Formatradio zu machen, sondern auch einfach diesen Prozess im Kopf zu haben, was hat das für Auswirkungen, was ich vor einem Massenmedium, und das ist es ja hier, ne? Das ist so eine Trichterfunktion, wir sitzen hier an einer zentralen Stelle und hören ganz viele Leute. Ja. Was macht das mit dem, was ich sage? Mich würde es auch mal voll interessieren, was machen die Leute hinter dem Radio? Was denken die darüber? Das kriegen wir ja jetzt hier direkt gar nicht mit. Aber die andere Situation würde mich auch mal voll interessieren. So die andere Seite vom Radio. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich wäre sehr langweilig, dann vielleicht ich höre. Mhm. Und es ist für mich auch sehr wichtig, die Voice auf Leuten. So, wenn ein Mensch hat sehr schöne Stimme, dann ich höre sehr gern. Ob jemand hat sehr, ich weiß nicht, zu hohe Stimme, dann kann ich das nicht sehr lange Zeit hören. Das ist für mich sehr wichtig beim Radio. Mhm. Ja, ich denke, weil viele Menschen hören ja auch Radio mit dem Bedürfnis, ihre Einsamkeit ein bisschen zu beschallen und zu sagen, okay, das sind Leute, die unterhalten sich, da ist jemand da für mich. Und das fand ich auch gestern in dem Radiogespräch oder letzte Woche, glaube ich, ganz spannend, wo jemand sagte, wenn man Radio hört, ist man nie allein. Mhm. Finde ich eine interessante Feststellung zu sagen, also wenn man jetzt vom Live-Radio ausgeht, kann man das Gefühl, zu Hause zu sitzen, in sich darin reinversetzen, okay, wenn ich Radio höre, ist da mindestens noch ein Mensch auf der Welt, der jetzt gerade Radio macht und ich bin, da sind ja schon zwei. Das ist vielleicht auch das Bedürfnis, was man eben bekämpfen kann, wenn man sich einsam fühlt, zu sagen, okay, da ist jemand, der prappelt irgendein Zeug über Börsenkurse und Theaterpremieren, aber ich bin nicht allein. Das ist eigentlich auch was Tröstliches. Ne? Wobei, wenn man ehrlich ist, also eigentlich, wann hört man Radio? Oft macht man ja dann doch was nebenher, entweder man kocht oder man sitzt gemütlich in der Küche und unterhält sich sonst so. Also ich frage mich, ob es Leute gibt, die ganz bewusst einfach nur Radio hören, sich hinsetzen und nur ganz bewusst zuhören. Es gibt ja auch die Formate für genau die Menschen. Also ja, ich bin der Techniker. ja klar, also die Formate gibt's und ich denke, das ist fast schon in so einer ökonomisch aufgebauten Welt der Beweis dafür, dass es die Menschen gibt. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil gut, es gibt unterschiedliche Geschmäcker, aber ich kann mir auch ein klassisches Konzert im Radio anhören, warum nicht? Und klar ist es nicht besonders audiophil, aber wenn man viel über so Sachen wie Audiophilität gibt es? Nachdenkt, stellt man sich irgendwann auf dem Weg der Gedanken die Frage, ergibt das überhaupt Sinn? Geht es nicht eigentlich einfach nur um den Inhalt? Fast egal in welcher Qualität. Also es geht eigentlich nur um Erkennbarkeit. Und ja genau, deswegen kann man auch Radio hören und muss sich keine 5.000 € Anlagen. Ich habe mal in so einem Kreis irgendwie, bin ich da mal so reingeraten von so Leuten, die da irgendwie 1.000 € in Mods Anlagen. Und dann wussten sie am Ende nicht, was sie hören sollen. So, mach doch mal das Radio an. So. Habt ihr in eurer Mediennutzung einen Wandel festgestellt, was Radio sich geändert hat bei euch? ich meine, ich nehme jetzt wieder voraus, dass sich was gewandelt hat. Also bei mir hat sich da auf jeden Fall gewandelt. Deswegen die Frage an euch, hat das Radio sich, oder Medien, also ich meine, oder kann man ja kurz aufzeichnen, vor allen Dingen auf das Radio bezogen, wie hat sich Radio für euch verändert in den Jahren? Also einmal, wenn es sich verändert hat. Also ich finde halt auf jeden Fall auch mal das Internetradio, wo halt auf jeden Fall stärker geworden ist mit den Jahren. Also früher kann ich mich noch erinnern, wo ich halt so 10 oder 12 war, dann haben wir halt natürlich auch immer daheim viel Radio gehört in meiner Familie. Und da war das halt immer so nebenher halt. Also es lief halt eigentlich ständig das Radio, so wie bei manchen Leuten auch ständig der Fernseher läuft. Oder wenn man Auto gefahren ist, lief da ständig Radio. Und ja, also ich denke, ich höre jetzt Radio mit einem anderen Bewusstsein, weil ich halt jetzt gezielter Radio höre. Und ich muss halt ehrlich zugeben, eigentlich hauptsächlich Internetradio, wo ich höre. Weil da halt mehr die Musik läuft, die mir gefällt. Und aber wie gesagt, es kann sich ja alles auch noch ändern. Also es gibt ja auch viele tolle freie Radiosender, die... Aber wenn ihr das jetzt bewerten müsstest, den Wandel, ist das ein Wandel zum Positiven, zum Negativen? Oder? Ich finde, es ist ein bisschen individueller geworden. Also ich glaube so... durch das Internet hat sich da auf jeden Fall auch in der Radiokultur einiges getan mit den Jahren. Dass es halt so speziellere Genres nochmal gibt. Und das siehst du als Gewinn? Ja, also, auf jeden Fall. Dass das zum Beispiel immer fragmentierter wird. Also es gibt immer mehr Sender, für jeden Geschmack gibt es einen. Mhm. Also weg von dem einen nationalen Radio, sondern bis hin zu irgendwie Trillionen von Internet-Radiostationen. Also für mich ist es definitiv. Dafür bist du hier. Okay. Aber ist es nicht auch die Möglichkeit, also innerhalb dessen, dass man diese Fülle hat im Online, auch verschiedene Genres irgendwie sich... Also entweder du nimmst das Mikrofon näher ran, ja, oder machst du Musik leiser. Sonst höre ich dich nämlich einfach gar nicht. Jetzt hörst du mich? Ja. Jetzt hört man dich super, Rama, ja. Okay, also ich glaube, der große Unterschied ist... Jetzt wirst du wieder leiser, wenn du dich wegbewegst. Wir machen ja Radio hier. Jetzt wird die Musik wieder deutlich lauter. Also so laut, dass ich dich eigentlich gar nicht mehr verstehe. Das sind technische Probleme. Ja. Könnte die Musik vielleicht nochmal um die Hälfte halbieren? Das fände ich total gut, um meinen Fokus auf das Gespräch zu legen. Nur noch ein bisschen leiser wäre noch super. Ich muss jetzt trotz allem nochmal auf die Zuhörer eingehen. Diese Gedanken, die jetzt gerade hier von 5 Personen in Akustik umgewandelt wurden, das sind die Gedanken, die Chani die ganze Zeit alleine haben muss. Ne? Bloß mal so, was so ein Techniker zu tun hat. Ja, aber mir geht es einfach um die Verständnisse. Ich will gerade meinem Gesprächspartner folgen können und da will ich die Situation dafür schaffen. Nein, das war jetzt nicht irgendwie, das ist nicht gerade die Notwendigkeit. Wir haben halt hier gerade ein experimentelles Radio. Und ein Wir haben jetzt auch ein Gespräch durch zwei. Jetzt zu deinem Redebeitrag, Rama, nochmal. Ich habe dich ja unterbrochen. Okay, also damit man mich auch mit meiner Stimme identifizieren kann. Ich bin Rama. Ich mache auch mit den Plattenspielern was und Leute... Ärgert das manchmal ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte, ist, dass innerhalb dessen, dass wir so ein breites Spektrum online zur Verfügung haben, wird nicht nur das Spektrum breiter geschaffen für denjenigen, der als Konsument da ist, sondern es wird auch die Möglichkeit gegeben für den Autonormalverbraucher, der des Inhalts quasi, also der Inhalt schafft, der hat jetzt auch die Möglichkeit selber... Nein. Noch viel stärker als es vielleicht früher war. Viel einfacher. Das, ja. Vor allem viel einfacher zu vermarkten. Natürlich geht man auch in der Masse unter und man muss dann wiederum irgendwie so rausstochen, rausstechen. Ja, also, aber das ist ja nirgendwo anders. Also eben deshalb. Ja, über das habe ich bevor nachgedacht, dass vielleicht jetzt. Alle Leute haben viel mehr Möglichkeiten, zu diesen Leuten, das Radio machen, zu kommunizieren und sagen vielleicht, wir möchten diese Musik und wir möchten diese Themen. Und das ist mit Internet sehr leichter und vielleicht mehr als eine Demokratie zwischen Zuhörer und Radiomachern. Ja, aber wenn man das Ganze weiterdenkt, irgendwie kann es ja dann so viele Radiostationen wie Menschen geben. Und ein Stück weit ist das ja auch das Phänomen im Internet, dass jeder zum Sender werden kann. Ich kann einen Soundcloud-Channel einlegen, ich kann auf anderen Plattformen täglich selber Radio sein. Was für mich dann aber eben den Radiogedanken von einer ich habe einen zentralen Punkt von jemand, wo man einen Mensch mehrere Leute erreicht hat, in Frage stellt. Also ich, manchmal habe ich das Gefühl, es geht erstens der Inhalt verloren, also wirklich, was ich hier ein bisschen auch gerade sehe bei uns, den Fokus zu finden zu einem Thema, also überhaupt eine Relevanz, eine Berichterstattung, eines Mitteilens über was zu finden. Und zum anderen fragmentiert sich aber die Sendelandschaft auch noch mehr. Das heißt, wir haben am Ende immer individuelle Sender und Empfänger, aber es gibt keine Community mehr. Mhm. So, also jetzt überspitzt gesagt. Ne? Es ist, wie gesagt, es wird alles noch viel schneller. Wird es dann da auch wieder passieren, dass sich die Communities nur da bilden, wo eigentlich in der, ich sage jetzt mal, wirklichen Welt und so wie es bisher war, eben das kommerzielle Radio entstanden ist. Genau an den Punkten wird die Community sein. Also einfach das, was sich leicht verkauft, leichte Kost. Ja, leicht. Ich finde es eine sehr schwere Kost, weil hinter den Privatradios steht ja auch eine ganz klare Strategie. Die wollen uns ja nie unterhalten. Die wollen vor allen Dingen ihren Werbepartnern Sendezeit bieten, damit die ihre Produkte vermarkten können. So, das ist ja dafür so funktioniert Privatradio. Ja, aber wie schaffen sie das? Also wie die brauchen die Zuhörer. Genau. Wie schaffen sie das? Also ich wollte das leicht, das klingt so leichtfüßig. Ich finde das ganz krass, dass man eigentlich da einen Verkaufsprozess teil hat, obwohl man sich eigentlich unterhalten lassen will. Aber ich muss mich vielleicht etwas zurücknehmen. Ich merke, meine Medienkritik dringt ja etwas nach oben. Ich trinke mal einen Schluck Bier. Aber wenn du gerade mal einen Schluck Bier trinkst, dann kann ich ja mal reinspringen. Ja. Und zwar würde es mich freuen, wenn schön diplomatisch bleiben, ja. Also es würde mich freuen, wenn man das halt auch trotzdem als unglaubliches Bett und Fülle ansieht und klar wird der Einzelne weniger, so in der Masse, aber nichtsdestotrotz haben dadurch einfach alle die Möglichkeit, ihre Sachen zu konsumieren. Ja klar, ich sehe das auch als ein zweischneidiges Schwert oder ich will es gar nicht als Waffe bezeichnen, aber auf jeden Fall ist das ein interessanter Vorgang, was da passiert irgendwie. Das ist ähnlich wie mit populären Musikströmungen allgemein. Also inzwischen gibt es von jeder Musikgenre nochmal ein Untergenre und nochmal eine Spezialisierung und ich kann meinen ganzen Lifestyle drauf rumbauen. Also ich bin nie bloß EBMer, ich bin keine Ahnung, was es da alles gibt oder ich bin nie nur Death-Metal-Fan, sondern ich bin Trash, Gothic, Gore, whatever-Fan. Ja, also warum nicht? Das ist großartig. Ich bin auch immer wieder überwältigt, also gerade eben, weil ich mich auch viel mit freier Musik beschäftige, von dieser Diversität, von dieser Unterschiedlichkeit bin ich unglaublich begeistert. Aber andererseits steht der Produzent wirklich eben davor, wie finde ich eine Öffentlichkeit? Und wenn wir nur Medien haben, die eigentlich dann nur einen Mann auf der anderen Seite haben, kann man ja nie mehr von Öffentlichkeit reden. Dann ist das irgendwie, dann ist das System Massenmedium in Frage gestellt. Ja, vielleicht. Aber wie ist das mit der Kunst? Siehst du das da genau? Also abgesehen von Radiokunst und Klangkunst und all das, was wir jetzt gerade schon als Beispiel hatten, also zum Beispiel bildende Kunst oder auch die Medienkunst, die hier an vor allem an zwei Professuren extrem gelehrt wird? Sehe ich auf jeden Fall einen großen Auftrag an die Kunstschaffenden, aber eben auch an das ganze Feld, was damit zusammenhängt. Und ich will explizit nicht von Kunstmarkt, Kunstgeschäft reden, sondern von allen, die in dem freien Kunst oder an dem künstlerischen Diskurs beteiligt sind, das im Auge zu behalten, sich nicht so zu fokussieren auf Dinge, und das ist ja auch so ein kunsthistorischer Prozess, dass ich mich immer auf was beziehe, was schon da war, und wenn ich diese Kette nicht kenne, verstehe ich gar nichts. Also das immer im Auge zu behaben, irgendwie, ich möchte ja bestenfalls Gesellschaft verändern, ansprechen, also muss ich Gesellschaft erstmal vorfinden, und das heißt, ich muss eine Situation schaffen, wo Gesellschaft ist. Ja. Ja, aber trotzdem haben wir, also dann, wenn man sich dann die Welt anguckt, dann ist ja sowieso überall von allem Überfluss. Aber im Endeffekt produziert man ja trotzdem. Das ist vor allem dann, viel Rauschen. So. Naja, ja, das klar, aber das Rauschen, das ist halt oft auch so ortsspezifisch oder dann in auch einem. Rauschen, hier wird jetzt eine Zigarette gedreht. Ja. Raschel, raschel. Ja. Husch, husch. Ja, aber was ist denn eigentlich mit dir? Hast du irgendwelche Festivals, auf die du jetzt noch gehst, die Radio oder andere Medienkunst? Gerade sehr wenig. Also ich bin eher, also bis vom Anfang des Studiums war ich vor allen Dingen damit beschäftigt, eben auch selber Kunstplattformen zu machen. Sehr schön, wie ihr euch in die Kopfhörer flüstert da drüben. Interessant zu sehen. Ja, also es ist schon mir ein Anliegen, eben genau solche Räume, von denen ich gerade sprach, also Räume und Möglichkeiten zu schaffen, damit man eben nicht alleine bleibt mit seiner Kunst. Also es gibt ganz tolle Positionen, es gibt ganz großartige Musik, und wenn sich aber niemand darum kümmert, dass es auch Räume gibt, wo dieses kulturelle Gut getauscht wird, dann macht eben, wie gesagt, ist es einfach sehr schade. Wie gesagt, da komme ich wieder zurück auf meine Motivation, Radio zu machen. All die, die zum Beispiel coole Musik machen, denen die Plattform zu bieten, dass coole Musik auch gehört wird. Ja gut, aber wenn man jetzt das Pferd von hinten aufzäumt, dann heißt das ja auch, man muss erst gutes Radio haben, damit alle Leute die Musik konsumieren, die du dann spielst. Nie ich. Ich sehe das nie. Ich meine, ja, klar, wir müssen Plattformen schaffen, und das in dem Prozess, da bin ich immer, halt meine Unzufriedenheit an. Ich habe immer noch in Sachsen im terrestrischen Bereich eine Radiolandschaft, die jenseits von frei ist. Und ich verfolge auch den Prozess der freien Radios auch mit, eben auch teilweise, weil ich auch bei Coloradio Dresden mit involviert war. Das ist ein ganz harter Kampf. Das ist ein Kampf, der täglich gefochten werden muss, dass gerade konservative Ansichten einen permanent auf der Lauer liegen, das, was dort an alternativen Lebensformen auch dargestellt wird, zu unterbinden. Das ist ein ganz krasser Kampf. Ja. Ja, ich habe jetzt eine... ich habe nachgedacht, was denkt ihr, was werden in Zukunft mit Radio passieren? In 50 Jahren? Irgendeiner hat mal gesagt, hallo, ich bin wieder da. irgendeiner hat mal gesagt, wie lange ist das jetzt her? Was? Das war, ein Dozent hat mal irgendwas gesagt von früher, dass das Radio noch so 10 Jahre macht. Und weil das ja jetzt auch schon eine Weile her ist, wenn man weiterrechnet, also laut dieser Aussage noch 2 Jahre, dass das Radio überhaupt noch so in dieser Form existieren wird. Schaffe ich das mit meinem Bachelor noch gerade noch so? Noch 2 Jahre. Und das hab, was dann nicht mehr gibt. Dann wir haben nur 2 Jahre. Ja, das ist schon... Hätte ich vielleicht doch Fleischer werden sollen. Ziemlich traurige, aber das nur mal am Rande. Sowas kann ja jeder irgendwie mal raushauen. Aber was denkst du? Denkst du, wie kommt da jemand drauf, sowas zu formulieren? Es ging, glaube ich, einfach nur um diesen Schock vor der absolut krass rasanten Medienweltentwicklung. Oder war das gar nicht aufs Radio bezogen? Kann doch gut sein, dass ich das durcheinander... Ach, nee, Radio... ja, aber ihr wisst ja, was ich sagen wollte. Nee, Moment. Es kann auch gut möglich sein, dass das nicht auf das ganze Radio bezogen war, sondern auf das Hörspiel. Naja, ich revidiere einfach mal alles, bevor ich irgendwas Falsches sage. Ja... Ich habe eine Frage. Die Frage ist, hört ihr Hörspiele? Wer hört Hörspiele und glaubt ihr, dass Hörspiele heute noch gehört werden? Ich? Ich habe derzeit eher weniger, aber ich habe als Kind sehr viel Hörspiele gehört. Und auf jeden Fall habe ich auch großes Interesse am Hörspiel, aber gut zugegeben, derzeit höre ich Hörspiele, wenn ich welche hören sollte. Mhm. Für die Universität. Ja. Für einen Kurs. Nur dann? Ja. Also, ich höre schon Hörspiele, aber nicht oft. Also meistens auch auf Empfehlung von irgendjemandem. Also, oder wenn ich irgendwie selber direkt natürlich einen Bezug habe. Mhm. Und das wird jetzt in der Uni auch noch öfters passieren. Aber was für Hörspiele sind das dann? Na, entweder so... so autobiografische oder historische. Also da weniger experimentell bisher. Mhm. In der Richtung war Ton für mich immer als experimentelle Kunst bisher ausgeschlossen, weil Musik so viel eingenommen hat. Also bei mir war Ton war immer Musik. Und du legst ja auch auf. Ich leg auch auf. Wie lange legst denn du eigentlich schon auf? Oh, das kann ich gar nicht sagen. Was legst du auf? Ja, noch nicht. Techno, ja. Aber ich weiß echt nicht, wie lange. Ich weiß echt nicht, wann das begonnen hat. Das war am Anfang, war das auch ganz selten irgendwie. Also, Was meinst du mit selten? Also, ja, ganz sporadisch. Ich hatte halt selber keine Technik und... Hast du bei Freunden einfach mal ein bisschen mitgespielt? Na, oder? Bei Freunden oder wenn ich irgendwo unterwegs war. In Berlin gab es zum Beispiel ein paar Mal die Gelegenheit, da bin ich auch so voll reingerutscht. Das war beim ersten Mal eine total geile Geschichte. Ich bin irgendwie, hab bis nachts gearbeitet und bin dann nach Hause, auf dem Nachhauseweg gewesen, hab noch ein Bier getrunken habe mich noch mit jemandem getroffen, bin aus der Kneipe raus nach dem Bier, wollte nach Hause und laufe den Gehweg lang auf dem Prenzlauer Berg und der ganze Gehweg fängt an zu vibrieren. Und ich frage mich, was ist denn hier los? Genau, und dann habe ich, ich glaube so eine Dreiviertelstunde, habe ich gesucht, wo das herkam, weil ich wusste, da passiert irgendwas Schönes. Ja, ich muss... Ich war noch nicht fertig, ich will die Geschichte ganz zu Ende erzählen. Vielleicht ist die gar nicht so schlecht. Und jedenfalls... Das ist hier sehr romantisch. Echt, ja. Und genau, dann bin ich sehr romantisch. Nee, das ist fast ein bisschen gruselig jetzt an der Stelle, weil ich dann die ganze Zeit durch diesen komplett finsteren Keller geirrt bin, ohne Licht, weil ich kein mein Akku war alle vom Telefon. Und ja, wie gesagt, nach 45 Minuten habe ich dann so eine schwere Stahltür gefunden, an der ich mich probiert habe, die ging tatsächlich auf und auf einmal war alles bunt und warm und schöne Atmosphäre und eben lauter Techno und das ging halt ziemlich lang und dann lagen da die ganzen Platten überall auf dem Boden und der eine DJ war halt so fertig, dass er nicht mehr wollte und hat halt gesagt, hier, weil ich da gerade bei dem stand, willst du mal so. Genau. Und so ging das, das war eigentlich das erste Mal so richtig, mit Platten vor allem. Ja. So, fertig. Okay, ja. Danke fürs Zuhören. Ja, ich muss sagen, dass hier, ich habe schon keine Hörspiel auf Deutsch gehört. Vielleicht ich auch das verstehe nicht oder okay, egal. Aber ich habe in Slowenien beim Nationalradio, wo ich habe auch ein bisschen gearbeitet, ich habe Live-Hörspielen gehört und das war ganz toll, das war mit richtigen Schauspielerinnen und Schauspielern. Ja. Und das war diese Atmosphäre und alles live. Und es war Live-Hörspiel und dann die Zuhörer konnten auch anrufen und mit diesen Leuten reden oder dazu etwas sagen. Und das war ja eine gute Erfahrung. Und dass du siehst und weißt, dass die Leute hören und müssen dazu etwas sagen. Das finde ich sehr wichtig, dass auch jetzt wir sollten mehr Sendungen haben, wo kann auch Zuhörer anrufen und dazu etwas sagen oder nur Meinung oder weißt du, ja, was denke ich. Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze interaktiv zu machen, ist auf jeden Fall ein Weg. Oh, was kannst du? Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach weiter. Aber okay. Das Ding kriegst du doch gar nicht in den Laptop rein. So. Oh, das ist deine Platte. Ja, gut, ich habe meine Platte mitgebracht. Okay. Habt ihr gerade, also ich bin gerade für den Zuhörer, ich bin gerade wieder in das Studio gekommen. Weiß jetzt nicht, worum es gerade ging. Und ja, auch für den Zuhörer, er war gerade hier und hat mir eine Platte gegeben. Genau, ich hätte nämlich, ich habe ein großes Bedürfnis. Ich habe ein großes Bedürfnis, die nächste Platte zu hören. Ja, aber jetzt, du bist gerade sofort wieder rausgegangen und ich konnte dich gar nicht fragen, welcher der vier Songs auf dieser Seite, was ist das? Auf der A-Seite, der Titel 1, bitte. Okay. Und was noch schlimmer ist, ich habe mein Bier draußen stehen lassen. Das interessiert den Hörer natürlich nicht so sehr. Aber um was Schönes zu sagen, ich habe hier eine Platte mitgebracht. Und wir hatten ja ein bisschen im Vorgespräch vorgehabt, hier Sachen zu präsentieren, die uns irgendwie in irgendeiner Form bewegen und vielleicht irgendwie die wichtig waren für uns oder wichtig sind. Und deswegen habe ich hier eine Platte. Mir ist natürlich, wie gesagt, Musik ist viel sehr wichtig. Und wie gesagt, ich beschäftige mich vor allen Dingen viel mit freier Musik als mit Creative Commons Musik, die im Netz ist. Aber ich habe früher auch Platten gekauft. Und ich habe jetzt mal eine mitgebracht, nämlich eine silberne. Die habe ich im Secondhand gekauft. Das ist, wahrscheinlich wird Astor Piazzolla euch ein Begriff sein, manchen von euch. Er ist vor allen Dingen durch seine Tango-Sachen bekannt geworden. Zusammen mit Gary Mulligan eine silberne Schallplatte, Tango Nuevo. Also das ist Tango. Tango und der erste Song auf der Platte heißt 20 Years Ago mit 6 Minuten 26. Ein wunderschönes Lied und das habe ich auch gern auf Partys gespielt. Vielleicht irgendwie, wenn da noch drei Verliebte da sind, diesen Song spielen, die Sonne geht auf, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das nur anmoderiere. Das wird großartig werden. Ist die Technik soweit, dieses Lied in bester, gefühlvollste Qualität abzuspielen? Ich wirke die andere Musik ab. Ja, würge. Und jetzt, also ich sage nochmal, Gary Mulligan und Astor Piazzolla von einem Album Tango Nuevo. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank, Konrad, dafür. Thank you.

Ja, Bauhaus FM hört ihr, liebe Hörer-Innen, Hörer-Großes I-Innen. Die anderen sind gerade rauchen. Ich habe jetzt Mikrofon hier gekapert und den Plattenteller gekapert. Spiel weiter Musik. Wir hörten gerade im, wie ich schon gesagt habe, einen Song, der mich sehr bewegt hat. Gerhard Mülgen und Astor Piazzolla mit dem vom Album Tango Novo. Für alle, die mitschreiben wollen, das war der Titel oder der Anfangstrack auf der Seite A. Jetzt ein weiterer Song, auch aus der Zeit, wo ich so Jazzplatten gekauft habe und vor allen Dingen von dem Label ECM oder ECM aus München habe ich damals viel Platten gekauft. Als nächstes von Chico Rea, auch eine Platte, die ich immer wieder gehört habe, auch auf CD gehabt habe und jetzt auch auf Vinyl. Chico Rea, großer Jazzpianist. Das Album heißt Children Songs, das sind alles Solo-Piano-Stücken. Mit, finde ich, sehr emotionalen Pianostücken. Ich hoffe, ihr werdet die Platte auch noch überleben, aber es ist halt wirklich zauberhafte Musik, wie ich finde. Viel Spaß mit Chico Rea. So, das war Chico Rea von Children's Songs, von der Platte Children's Songs, also Kinderlieder. Zauberhaft, wie ich finde, aber um jetzt nicht das Jazz-Genre zu sehr zu strapazieren. Weiter mit Stuart Walker von einem Live-Album. Das Jahr kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, aber Stuart Walker, schön auf einer Techno, auf Tresor oder Persona. Ja, B-Seite, erster Song, viel Spaß. We'll be right back. Hallo? Also jetzt diesmal in anderer Konstellation aus der Sendekabine. Bisschen die Musik leiser. Ja. Achso, genau, weil ich jetzt gerade in der Kabine bin, suche ich einfach schon mal kurz am Rechner was raus. Ich halte die Radiotechnik transparent. Könnt ihr die Platte ein bisschen hauchleiser machen? Ja. Weil wir haben das Gefühl, uns anbrüllen zu müssen. Was ich gern tät, aber... Der Kopfhörer-Lautstärke ist okay, ja? Ja, ja. Das muss ich sagen. Jetzt ist die Musik auch ganz aus. Das ist die Platte zu Ende. Das ist so. Da. So, sie läuft noch ein bisschen. Ja. Sie hören übrigens Bauhaus FM 106,6. Das war ein Break in der Platte und sie geht weiter. Ah. Yeah. Okay, ich mach mal einen meiner Lieblinge an. Oh, ich habe nochmal vielleicht zu der Musik, die gerade lief, wenn jemand das erkannt hat. Ich habe das Vinyl gerade gespielt, gemixt in Stuart Walker gerade. Ich kann das Plattencover nicht entziffern. Ich habe das damals vor 1000 Jahren gekauft. Das war eigentlich meine erste Minimal-Techno-Platte oder irgendwas. Ich weiß nicht, von wem das ist. Das, könnt steht ihr... Aber überhaupt nichts drauf? Steht nicht auf dem Inlay was drauf? Da steht... Also auf der Platte? Nee. Darf ich mal bitte sehen? Mal schwarz. Aber schöne Platte, finde ich. Okay. Knurps und Schnurps. Ja, also was ich jetzt spielen wollte, ist, was ich mir endlich mal gegönnt habe. Also eigentlich würde ich es natürlich lieber auch auf Vinyl haben, weil ich in erster Linie Musik von Vinyl konsumiere. Aber gibt's halt nicht, außer man legt 165 Euro oder so auf den Tisch. Hey. Und deshalb habe ich mir das erste Mal ein digitales Album gekauft. Und zwar von Jan Jelinek, Loopfinding Jazz Records. Sehr entspannte Musik. Du hast dir das erste Mal ein digitales Album gekauft? Ja. Also so ganz richtig. Kann ich das auch nicht fassen. Ich habe das noch vor mir, das erste Mal. Also, oh. Ja, oder? Also, du musst doch CDs haben, oder? Wollen wir das alle zusammentun? Ich weiß gar nicht, ob ich jemals wirklich eine CD gekauft habe. Also wenn da nur irgendwie so das Groove Magazine und da war dann eine CD dabei. Also CDs schon. Also ich habe ja auch einen Stapel da und wenn die Zeit ist, werde ich auch von diesen noch was spielen. Aber ein dickes, richtiges Digital-Online-Teil habe ich noch nie gekauft. Sogar bei Amazon. Holy poly. Aber also es gab das halt nicht. Supported by the devil. Ja. Auf der anderen Seite hopefully auch an Jan Jelinek, ne? Also vielleicht. 0,33000000. Aber er hat auch selber gesagt, er will das nicht nochmal auf Vinyl rausbringen. Ne? Also es ist halt so ein Oldtimer irgendwie. Da wollte ich ja bloß einen Online-Releasen-Verkauf in die Höhe treiben, indem man das sagt. Ja. Also ich starte jetzt einfach mal vielleicht an der Stelle die Technik, das andere runter. Der erste Song ist Drift. Wir hören sowieso, glaube ich, einfach mal als Bett. So. Das ist ein sehr flauschiges Bett. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, Musik. Musik haben wir. Also, schon Musik, das ist ja ein weites Fach, aber mich hat das jetzt total fasziniert. Du hast gesagt, dein erstes digitales Album, da komme ich überhaupt nicht damit zurecht. Naja, also man muss halt sagen, natürlich war lange Zeit das so, dass ich die Musik, die ich irgendwie hören wollte, entweder auch so frei bekommen habe. Also ich habe immer auch gesucht schon früher auf Seiten, wo man dann irgendwie, weil 10 Leute das geremixt haben, geben die den Track noch mit raus und dann als freier Download oder irgendwie sowas. Und auch YouTube-Rips sind mir kein Fremdwort. Ach so. aber dann... Berauschenden Datenraten. Eben. Aber das ist auch schon relativ lange her. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mit Vinyl aufzulegen. Mhm. Und ab da an habe ich eigentlich nur noch Musik entweder halt online gehört, in Podcasts oder Radioshows oder einfach auf YouTube Alben angehört. Mhm. Und dann aber, wenn ich halt das Geld dazu hatte, dann immer direkt in Platten investiert, weil ich natürlich auflege und das ist mein Handwerk. Und dann noch zusätzlich andere Medien, die ich gar nicht konsumiere, präsentiere. Ja. So. Mhm. Das ist dann die klare Entscheidung, dann das Geld, was da schon so ohnehin viel reinfließt, dann auch an der Stelle einzusetzen. Ich habe auch am Anfang nur Musik auf Platte gekauft, die spielbar war im Club. Mhm. Darf ich fragen, mit welchem Alter das bei dir angefangen hat, hier mit Vinyl? Gute Frage. Also ich war, bevor ich hierhin gekommen bin, war ich 1,5 Jahre in Dortmund, wo ich herkomme, in Resident DJ. Und das war so die Zeit, wo ich wirklich extrem angefangen habe mit Auflegen und mit Platten und vor allem dann viele Platten gekauft. Davor hatte ich natürlich schon ein paar, sonst hätte ich das nicht anfangen können, aber davor vielleicht so ein Jahr oder so. Das heißt, ich bin jetzt 1,5 Jahre hier, dann vor 4-5 Jahren oder so habe ich, glaube ich, mit Vinyl angefangen. Also 18. So ungefähr. Naja, und davor, was hast du da musikmäßig da so konsumiert oder wie? Ich habe selber in einer Band gespielt und wie gesagt YouTube-Rips immer noch. Ach so. So sehr viel. Aber naja. In mir entwickelt sich jetzt gerade eine Frage, die, glaube ich, mehr zum Kern dieser Sendung hinführt, nämlich zum persönlichen Stück weit irgendwie. Apropos Musik, und vielleicht kann Christian auch damit drauf antworten, für den Fall, er hört uns so als Leute, die sich alle so intensiv mit elektronischer Musik und DJing beschäftigt. Wie ist und war das für dich, nach Weimar zu kommen, wo gefühlt irgendwie die ganzen jungen Herren, irgendwie alle DJs sind und alle Technoproduzenten sind? Wie ging es dir damit? Unglaublich beflügelnd. Also weil ich komme halt aus Dortmund, wo die Techno- und House-Szene, zu der ich mich hauptsächlich zuzähle, wenn ich auflege, relativ am Boden war. Also wirklich so irgendwie auf diese Minimal-Schiene um 2000 rum. Irgendwie. Wahrscheinlich wie meine Platte. Wahrscheinlich kommt das hin. So, so halt da irgendwie drin stecken geblieben sind und da war wenig Alternativen dazu. Und dann kam ich halt in diesen Club, die gerade eben sich neu benannt haben. Also da hat der Besitzer den Laden von seiner Oma übernommen. Das ist einer der ältesten Tanzinstitutionen überhaupt in Dortmund. Das Tanzcafé, das damalige Tanzcafé Hösels, jetzt Tanzcafé Oma Doris, als Hommage an seine Oma. Und ja, da haben wir erst klein angefangen, also nur mit lokalen Leuten, die sehr viel Wert auf irgendwie gefühlvollen Haus, also auch richtig Oldschool Haus und so gelegt haben. Und dann kam das so, dass es immer mehr Fahrt aufgenommen hat, aber das hat locker ein Dreivierteljahr gedauert. Also so, dass man irgendwie eine kleine Szene hatte, die dann auch zu den Veranstaltungen immer kommen und so. Weil halt der Markt mit anderem Kram überschwemmt ist und die einzigen, die irgendwie coole Outdoor-Partys machen, machen aber scheiß Musik und du willst halt da nicht hingehen. Und also so. Und da haben wir, glaube ich, versucht, so im Ruhrgebiet, was sowieso sehr leergefegt ist, was guten Sound. Also ich sehe das jetzt von außerhalb, wenn ich sehe, was gerade so da abgeht, freue ich mich total. Weil ich das Gefühl habe, dass das so am anläuft wieder. Für die Gegend. Für die Gegend, ja, auf jeden Fall. Also es gibt so natürlich im Ruhrgebiet verteilt sehr, sehr gute Institutionen, also irgendwie in Essen, das Hotel Shanghai und der Goethe-Bunker, dann in Münster, der wieder jetzt neu eröffnete Stur, der irgendwie jetzt so DJ Just Ed und keine Ahnung, also so richtige Koryphäen irgendwie an Land zieht. Und da freue ich mich total. Und aber von der auf der anderen Seite bin ich hier hingekommen und kannte Gigling zum Beispiel schon vorher und wusste aber nicht, dass sie aus Weimar stammen. Und dann, also dann kurz davor ist mir das bewusst geworden so, aber dann habe ich mich halt auch genau in diese Richtung vom Sound her entwickelt und dann war ich hier perfekt aufgehoben. Also es gibt halt hier kaum Veranstaltungen, die nicht elektronisch sind. Aber andererseits gibt es zum Beispiel in Weimar nie wirklich einen Club, der jetzt irgendwie eine feste Lokalität ist, oder? Alles wandert, alles ist eher klein und überschaulich irgendwie, weil von dem Potenzial, was an Produzenten und DJs ja vielleicht da ist, ist ja eigentlich sehr reichhaltig. Natürlich, natürlich. Ah. Aber also das muss man ja auch dazu sagen, da das mehr eine Studentenstadt als alles andere im Sinne dieses Kreises ist, gehen und kommen ja Leute. Und man muss dazu sagen, zum Beispiel Gigling, die jetzt hier so groß geworden sind, da ist kaum noch jemand in Weimar. Ja. So, und, also du meinst halt, die 3 Jahre oder vielleicht auch mindestens 3 Jahre Studienzeit reichen ja aus, um eine Clubszene zu etablieren, die auch eine Konstante ist? Auf der anderen Seite, ich bin mit der Clubszene hier durchaus zufrieden. Also klar gibt es immer mal wieder Sachen, wo man hingeht und sich dachte, so ja, geht so, aber im Endeffekt kann man hier unglaublich gute Musik konsumieren, innerhalb der elektronischen Musik auch sehr, sehr vielfältig. Aber man muss echt, in Weimar oder jetzt größere Regionen? Nee, in dann Weimar. Erzähl mir mal bitte, wo und was da passiert. Also man hat auf der einen Seite das Projekt 1, beziehungsweise das Gneis und Glimmer, wo viele Veranstaltungen sind, die sehr sehenswert sind und wo die auch immer versuchen, Leute von außerhalb ranzuholen und ihre Verbindungen in andere Städte, die hier auch gar nicht so weit entfernt sind meist. Aber auch irgendwie, weiß nicht, aus Leipzig Leute vom IFZ und also so oder aus Dresden Leute, also es ist einfach, da ist auf jeden Fall so ein Scheitelpunkt, dann das Gaswerk, auch eine ganz große Nummer, wo die auch immer wieder versuchen, zum Beispiel in sowas wie Salon Pink oder so, nicht nur elektronische Musik einfließen zu lassen, was halt einfach großen Charakter hat, sondern auch experimentelle Sachen, wo teilweise auch elektronische Musikinstrumente benutzt werden, aber dann auch ganz klassisch Klavier da ist oder gesungen wird oder mit Sprache gearbeitet wird. Also aber was außerhalb des studentischen Lebens kennst du jetzt auch nicht in Weimar. Eben, das ist es. Ja. Das meine ich ja. Das ist, also das siehst du als Vorteil? Oder? Nee, die andere Frage ist, kennst du Leute in dem studentischen Alter, die in Weimar leben, die nicht studieren? Genau, das ist halt wirklich auch mein Problem mit Weimar, immer mehr. Aber das irgendwie ist halt eine Studentenstadt irgendwie, ne? Ja, aber ich denke mal, hier gibt es ja andere Städte drumherum. Ja klar, irgendwie, das ist definitiv so und damit muss ich mich wahrscheinlich abfinden, dass man überall, wo man hingeht, einfach nur Studenten sieht und das ist halt nicht immer eine Freude. Ja, aber auf der anderen Seite, ich habe heute noch ein Gespräch darüber geführt, wie toll trotzdem dieser Standpunkt einfach ist, weil hier so eine kleine Szene funktioniert innerhalb der Studentenschaft und du dadurch aber, da es so klein ist, auch die Möglichkeit bekommst, wenn du das willst, dich komplett auszuleben und dich auszuprobieren und selbst wenn irgendwas schief läuft oder so, dann ist es halt, dann passiert das halt in diesem Mikrokosmos Weimar und du hast aber dadurch eine Bühne für das, was du vielleicht mal später machen willst, die dich nicht so hart verurteilt, wie wenn du in einer Großstadt irgendwie deinen Namen machen willst oder so. Ja, ich verbinde halt mit elektronischer Musik viel eben Techno und auch so einen Wunsch nach Anonymität und das ist für mich hier nie gegeben. Irgendwie man bleibt immer in dem Kreis, in dem relativ privaten Kreis, was auch natürlich seine Vorteile hat. Ja. Ich, ja. Fabian, nicht so dein Thema, oder? Techno. Muss ich ehrlich sagen, nicht so. Wobei ich mich auch mal dran versucht habe. Am Machen oder? Ja. Am Machen, ja. Naja, das ist eigentlich mehr so zufällig entstanden, weil auf einmal eine Gerätschaft da war. Aber darauf wollte ich jetzt ja auch nicht drauf eingehen. Aber ich? Und das hat dich unzufrieden gemacht? Oder das hast du wieder abgebrochen? Hat dich nie gekickt so? Ich bin halt an anderer Musik interessiert. Und wirst, also kriegst du das hier, diese Musik? Also ich meine, ich weiß kann quasi ich schon fast die Antwort, ja. Aber also gibt es trotzdem Räume, in denen das, wofür du dich musikalisch interessierst, hier... Wahrscheinlich. Ich glaube, wenn ich intensiv suchen würde, würde sich da auch was finden lassen, aber ich kann es ja gleich mal so sagen, ich stehe eher so auf Rockmusik, Blues und speziell 60er und 70er und ich bin musikalisch halt ja mit dem Traum Band groß geworden. Ja. Und da braucht man zwangsläufig mehrere Leute. Also ich denke da immer so an 4 Leuten in einer Band. Ja, also eine ganz klassische Aufstellung. Genau. Und solche Leute, die muss man natürlich auch erstmal finden. Und ich stelle mir das mal so vor, in der elektronischen Musik, da ist man etwas freier, weil man da viel allein machen kann. Ja. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch genügend Musiker, die so in die Richtung arbeiten und dann mit Loopmaschinen oder was auch immer dann trotzdem versuchen, diesen Charakter zu machen. Auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ah, okay. Ja. Ich muss sagen, ich habe auch eine Loopstation-Allergie entwickelt. Also Leute, die so Gitarristen mit Loopstation irgendwie und jetzt kann ich einen Song aufbauen, der 50 Minuten lang ist und ich fange mit dem ersten Pling an. Das irgendwie halte ich für einen typischen Fall, wo die Technologie ein Genre entwickelt hat, was aber wirklich nur, also in meinem Erleben halt selten zu einem richtig spannenden Track führt. Halt. Magst du mal was zeigen, so was du meinst, was für eine Richtung, damit ich mal so einen Eindruck bekomme? Ja. Also ich ziehe mich mal kurz runter hier mit der Musik und gebe dir das Kabel. Also meinst du jetzt einfach so, was für Musik ich jetzt typisch höre? Ja, oder einfach oder mache, ein Beispiel oder? Dafür, so, also du hast ja gesagt, so Rock und Blues, 60er, 70er Jahre, irgendwie ein Beispiel, was so das ausmachen würde, vielleicht so von einer Bandkonstellation, die du dir selbst vorstellen könntest, da drin vorzukommen? Ich hab da, ja, da habe ich was. Dann hören wir also da einfach was, mal was rein. Halt wirklich so, ich kann mal was vorspielen, was so mein musikalischer Ursprung ist, von der Faszination, von der Inspiration, was ich auch immer machen wollte. Okay, also du bist jetzt drauf. Ich würde mal kurz an die Technik appellieren, die gerade nicht zuhört. Technik, einmal uns Mikros runter. Wir hören jetzt mal den Song von Fabian. Ich sage ihn kurz noch an, das ist von The Galaxies 4, Piccadilly Circus. Ich freue mich sehr drauf, danke schön. Ihr seid raus. Ja, ja, das war schön. Mich hat das jetzt vor allen Dingen sehr gefreut, dass es auch ein instrumentales Stück war. Dass da kein Sänger war. Das fand ich ganz spannend. Und ich sehe sogar soundästhetische Parallelen zu dem Jan Jelinek, was du vorher gespielt hast. Dieser akustische Bass, sehr warm, also analoge Aufnahme, also analoge Ästhetik halt irgendwie. Und vor allen Dingen eben instrumentale Musik. Und ich würde wirklich fast sagen, das ist für seine Epochen vergleichbar, glaube ich. Also auch eine Intensität. Also Clubmusik war das damals genauso. War Jan Jelinek. Naja. Wirklich sehr spannend und erfrischend. Ja, würde ich auch sagen. Aber also wenn du dann mal zum Beispiel feiern gehst oder so, wo gehst du dann hin? In den Seekeller? Ich bin gar nicht so der Feiertyp. Ah, okay. Findet man das da? Also ich gehe da so selten hin, deshalb weiß ich nicht, aber... Ich war das letzte Mal auch vor 2 Jahren. Feiern? Ja. Überhaupt? Nee, oder stimmt das überhaupt? Vor 2 Jahren? Keine Ahnung. Doch, kann hinkommen vor 2 Jahren. Ja, nee, wie gesagt, ich bin nicht so der Feiertyp. Und was machst du dann anstatt mit deiner Zeit? Feiern ist auch eine schwierige Beschreibung. Also ich würde auch, wenn mich jemand fragen würde, wann ich feiern gehe, muss ich sagen, feiern, weiß auch nie. Irgendwie, also ich sage immer, ich habe mein Gehirn ja mit. Und das macht, das kann ich immer nicht so auf Feiermodus schalten. Das meine ich ja nicht. Ich meine jetzt so irgendwo hingehen, wo Menschen sind und man ein bisschen socialized oder halt tanzen geht. Ja, nee, weil das klingt so nach so Ekstase irgendwie. Ja, schon ein bisschen. Aber ein bisschen meinte ich das so. Aber um auf die Frage zurückzukommen, im C-Keller weiß ich, das war, als ich das letzte Mal da war, war das so, dass immer dienstags Rockmusik gespielt wurde. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da kam halt öfters auch mal sogar aus dieser Zeitepoche, 60er, 70er Jahre, kam da Musik. Mhm. Das fand ich total faszinierend, denn aus meiner Heimat, da kannte ich das gar nicht so. Also da gab es diese Szene einfach nicht. Und ich habe mich mit dieser Musik immer schon so ein bisschen als Außenseiter gefühlt. Also auch, es war immer schwierig, da irgendwie Leute dafür zu finden oder dafür zu begeistern. Ja. Mhm. Ob uns das auch mal mit Techno so geht? Ich muss ja, also aber andererseits ist es schon so, ne? Irgendwie, wenn man irgendwie... Ja, man ist total... Echt jetzt? Ja, Techno ist natürlich auch eine Definitionsfrage, ne? Genau, irgendwie, also gerade wenn man nie auf... Du hast ja vorhin schon mit den Genres das gesagt, es gibt halt so tausende von Genres und man sucht sich halt so seinen Weg. Ich bin auch, wenn ich zu Hause bin zum Musik hören, wenn ich jetzt nicht selber auflege und Techno höre oder nach neuer Musik suche, dann höre ich eher so Platten, Collectors-Kram, so wo die halt so abgefahrene asiatische, arabische Musik suchen. Und dann, da gibt es halt verschiedene Internetseiten, die... eine Art Bootlegs oder... Nee, das sind dann schon... Ich kann ja mal was gucken, kurz. Und zwar, was ich sehr, sehr gerne mag, ist The Attic. Und also die Attic Magazine, das ist ein Musikmagazin, die sich so auch, was die Beiträge von denen, was jetzt so Interviews und so anbelangt, auch so in diese Schiene bewegen. Und da drumherum gibt es halt eine riesen Podcast- und Radioszene. Mhm. Gutes Beispiel von was wir vorhin besprochen haben mit ganz viele, jeder kann Sender sein. Ne? Genau, aber also dann gibt es natürlich, also ich, einmal gibt es für mich halt die Attic, die halt ihre The Attic Podcast Serie machen, wo dann einfach Leute, die in dem Genre auch auflegen, halt Podcasts spielen, aber die haben auch sowas wie Composers Corner, wo dann irgendwie Listening to Cinema und dann sind da 2 Stunden nur Filmmusik und sowas. Also sehr experimentell quasi die Musik, die auch mal zum Teil Popmusik war, aber auch Experimentalmusik und das irgendwie verknüpft. Und dann oft halt so in die Richtung 70er Jahre. Ich merke gerade, dass für mich da gerade sich eine riesen Sehnsucht entwickelt, genau das auch bei Bauhaus FM zu machen. Leute, Menschen da draußen, ihr habt einen super Musikgeschmack. Zeigt uns diesen. Spielt eure Platten im Radio. Kommt nächstes Semester vorbei bei uns bei Bauhaus FM. Wirklich genau diese Musik, die wir, wie ich jetzt gerade was Fabian spielte, irgendwie würde ich mir sonst nie anhören. Dank des Radios habe ich jetzt was gehört, was ich sonst nie gehört hätte. Finde ich fantastischen Vorgang irgendwie. Also kommt, spielt, redet über die Musik. Ich finde das ein ganz tolles Format. Ja, also ich muss auch sagen, es gibt mit Sicherheit auch halt genau diese Leute, die hier auflegen, die man gar nicht so kennt, die vielleicht auch solchen Sound auflegen. Also ich weiß nicht. Ja, ich habe mit diesem Auflegen... Also ich kenne ein paar, die auch so in die experimentelle Richtung, so ein bisschen auch so in diese Richtung, die ich gerade beschrieben habe, gehen. aber da sind halt bisher nicht viele so. Mhm. Und auch ich kriege das bei dem Auflegen halt auch nie frei in meinem Kopf, dass der DJ dann wirklich, also wenn es blöd läuft, wenn das irgendwie vielleicht langweilig macht, ist er halt wirklich so ein Dienstleister für Leute, die einfach nur auf alles tanzen wollen. Das finde ich halt schade und ich finde gerade da kann das Radio ganz toll einspringen und die Musik, den Track wieder in den Vordergrund stellen und den vielleicht eben auch raus aus seiner Anonymität nehmen und wirklich was sagen dazu, warum hat wer was wie gemacht und nie wie ein DJ-Set, was irgendwie 5 Stunden bei 120 BPM irgendwie einfach nur Beats kloppt, irgendwie, ja. Was natürlich für die Ekstase, Rausch und Party alles super ist, aber ich gerade für uns Studierenden, die das hier irgendwie vielleicht beruflich mal alle machen wollen, finde ich total spannend, halt auch das zu formulieren, da intensiv zuzuhören. Wie macht er denn das? Ja. Irgendwie, wie klingt denn das? Klar. Das gibt es aber auch ganz intensiv. Das ist jetzt nicht nur ein Problem in dieser Szene oder in diesem Genre. Also das gibt es auch ganz stark, kann ich jetzt nur von meinem Erfahrungsschatz sagen, in diesem Live-Band-Rock-Bereich. Also ich kenne das auch zu Genüge, dass es da irgendwelche Bands gibt, die eine halbe Stunde lang auf einem Akkord einfach nur bis zur Ekstase spielen und die Ekstase eigentlich schon nach 2 Minuten da ist. Das ist... So Krautrock, sag mal, du würdest das vielleicht in den Genre stopfen, sowas zu beschreiben? Wie ich das beschreiben würde? Mhm. Solche Musik, von der du gerade sprachst, irgendwie? Ja, ich meinte jetzt eigentlich eher so in Richtung Psychedelic. Ah ja, okay. Mhm. Natürlich gibt es da auch große Unterschiede, Songs, die so ewig lang sind und die gerade auch auf diesem einen Akkord nur spielen. Aber. Na gut, aber es ist ja nicht anders als beim Techno, ne? Also, ja, das muss man sich halt vor Augen halt sehen. Also, nicht alles, aber. Nee, aber genau, das ist mir vor kurzem auch mal wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich eine Blues-Musiksendung hörte und dachte: Oh Gott, Blues, wir kennen alle Blues und trotzdem wird Blues gespielt. Blues wird seit Ewigkeiten gespielt und Blues klingt eigentlich immer nach Blues, klingt immer genauso. Und ich habe das Gefühl, niemanden wirft Blues vor, Blues zu sein. Ich denke jetzt gerade an Genres wie im Dub-Techno, wo auch jede Platte fast genauso klingt wie die andere, aber in ihren Feinheiten eben doch anders, ja. Dass halt Blues genauso vielfältig ist wie im Subgenre wie Dub-Techno. Naja. Das ist, war für mich eine große Erkenntnis, zu sagen, es gibt Genres, die haben sich, hat die Musikgeschichte oder die Kultur so weit ausgefeilt, da bleibt das zwar stehen, aber in dem Genre entwickelt sich auch was weiter die ganze Zeit. Fand ich eine ganz große Erkenntnis. Ja, bei Blues muss man aber auch dazu sagen, das ist ja mit so einer Art Urform unserer neuzeitigen Musik. Also die hat ja wirklich schon Anfang des 20. Ja. Jahrhunderts angefangen. Ja. Und am Ende hat sogar Dub-Techno was mit Blues zu tun, auf jeden Fall. Also es ja. Auf jeden Fall hat was mit der schwarzen Musikkultur zu tun. Absolut, mit einer westeuropäischen, mit allen möglichen. So, das sind am Ende dieselben Akkorde, soweit kann ich musikalisch das nicht sagen, aber hat für mich dieselbe Mystik, es hat was Klagendes. Es, es ist ganz einfach. Aber das ist ja auch das Interessante an zum Beispiel diesem Collectors-Kram, dass da dann zum Beispiel die Popmusik aus unserer, also quasi parallel zu unserer Zeit, wird jetzt... Ich sehe das halt immer mehr, weil ich mich auch in der Szene natürlich irgendwie bewege, aber da die Szene wächst total und die feiern im Prinzip 60er bis 80er Jahre Mucke aus Asien und aus arabischsprachigem Raum und Afrika. Gerade Sammlung so zusammenzustellen, dass das Thema, also dass man schweifen kann von einer Platte, die vielleicht irgendwie 20 Jahre ist, einer, die irgendwie gerade eine halbe Stunde alt ist, fände ich eine wunderbare Sache. Ich glaube, das können wir auch alle machen, wenn wir uns lösen von dem, und da kommen wir wieder zu dem Punkt von dem Radio hin, wenn wir eben das zum einen Radio erleben, dass die Musikwelt größer ist als das, was das Privatradio anbietet und dass wir das machen können, dass wir Sender sind und dass wir unsere Radiolandschaft gestalten können dadurch. Ja. Mensch, wäre ich gerade pathetisch. An dieser Stelle wollte ich einmal kurz einhaken. Wir haben jetzt ganz lange uns unterhalten. Ich habe gerade eben erzählt von The Attic. Ich habe einen Lieblingsmix von denen. Der ist von Booty Carell und heißt Talismania. Ist auf Mixcloud, auf dem Portal bewege ich mich auch sehr viel, weil dann wiederum die einzelnen Musikmagazine da ihre Podcasts und so hochladen. Und großer Unterschied zu Soundcloud, wo man bei Mixcloud, wenn es jemand gut einpflegt, einfach die Playlist auch lesen kann, wenn nie bloß ein anonymes DJ-Set hat. Die machen das dann oft so im Sinne von, du findest die Tracklist dann auf deren Seite, damit du natürlich auch die Artikel und so liest, aber, aber es ist halt offen verfügbar. Und dieser Booty Carell, der ist vom Hamburger Golden Pudel Club, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ja. Ja, also eine der größten deutschen Institutionen mittlerweile, was auch elektronische Musik anbelangt, aber dann halt eben auch diese Sparten füllt. Mhm. Und ab abgesehen davon 7. Platz World Music Charts und 11. Platz Psychedelic Charts. So. Gibt es sowas wie Charts noch? Ja, genau. Also dann halt auf Mixcloud selber. Dass die Leute quasi das bewerten und dann so. Ich würde sagen, wir lauschen einfach mal ein bisschen rein in den Mix und dann hören wir uns gleich wieder. Ihr seid auf Bauhaus FM. You've reached the Attic Podcast. Thank you. elsin güllerin derdim de bağ duydu ne balbancı elsin güllerin derdim de bağ duydu ne balbancı So, ihr Lieben, wir sind wieder für euch bei Bauhaus FM unter dem Format Draußen vor der Tür. Ich bin höchst erfreut, jetzt mir etwas wünschen zu dürfen, und zwar Musik von Betty aus Slowenien. Ja. Betty. Guten Abend. Ja, jetzt wir hören ein bisschen Musik aus Slowenien. Und doch. Zwar, ja. Okay, ja, zuerst vielleicht ein bisschen Popmusik. Das ist ein Stück von Nina Buschler. Die ist eine jüngere Sängerin. Mhm. Und das Titel ist Svetje tvoj. Das bedeutet, der Welt ist dein. Etwas, ja. Okay. Okay, so. Ganz kurz noch an die Technik jetzt über alles. Aber wir hören uns jetzt gerade nur. Ändert sich das jetzt? Und hören wir... Ja. Okay. Super. Es geht los. Zjutraj čez okno sonce me pogreje. Sanjala sam svijet brez meje. Spomin na tebe me nasmeje. Čutim u tripe srca. Ljubizan je morje. Jes hoćem do dna. Hvaležno i srećno. Vsakić ko vam zapojem spoznam. Zenim pogledom. Nova ljubizan lahko se rodi. Zenim nasmihom. Nekomu lahko se da spremeni. Vsak ima moć vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj se. Spoštuj ljudi, če drugi so umazani, ne rabaš bit še ti. Naberi dobra dela, pridem bod ko čebela. Vidim, kaj se dela, to ne vrže me iz tera. To je ratel mnogim, izgovoril je tisoč, zato vsak ljubi. Pozitivno misel, tenkrat moraš kiksant. Ni narobe, če padaš, treba se je vigant. Zenim pogledom, nova ljubezen lahko se radi. Zenim nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč, vračati ljubi. Odgovore najdeš, potreben je čas, vse pride na svoje. Držim se zlate sredine, delam za volje. Nikoli zlo ne mislim, plešam in poljem. Sanje so stanje, znanje bit je človek. Mladost je norost, deli svoje znanje, to je vsa modrost. Zeni pogledom, nova ljubezen lahko se rodi. Zeni nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč, vračati ljubezen. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei. Sei dieses Stück? Generell über das Stück? Ja. Also ich höre gar nicht solche Musik. Ich finde es sehr, sehr poppig. Ja. Aber ich kann, glaube ich, die Leidenschaft, das zu hören oder so sich damit zu identifizieren, nachvollziehen, auf jeden Fall. So, aber es ist nicht meine Art von Musik. Ja. So. Ja, das ist eine typische Popmusik. Ja. Aber sonst hörst du Popmusik in erster Linie, oder? Ich denke, es ist abhängig. Ich höre alle Musik, alle Genres. Genre. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich bin, ja, vielleicht nur ein Bier oder auch Popmusik, aber es ist abhängig. Ich mag auch klassische Musik und auch unsere traditionelle Musik. Und ja, über unsere traditionelle Musik, es ist ein Stück, das ist sehr bekannt, auch alle Welt. Und jetzt, ich habe hier eine Cover oder eine andere Version von diesem Stück. Und es ist bei unserer A Cappella-Gruppe. Diese Gruppe heißt Perpetuum Jazzile und das ist diese Musik. So, nein, einen Moment. Betty, ist das deine eigene Musik, oder? Nein, nein, nein, das ist eine Musik von sehr bekannten Musiker oder Ensemble. Und das ist ein Cover von dieser Musik. So, jetzt kommen wir wieder. Okay, das geht nur Bass, oder? Welche, das? Diese, ja. Musik Nagolizzi. Okay, also wir haben gerade geredet, obwohl wir gar nicht auf Sendung waren. Ja, schade. Schade, ja, also nochmal, wie bist du nach Weimar gekommen? Ja, ich habe im September mit meinem Bruder und meinem Vater mit ein Auto. Ja. Ja. Ich meinte das eher so... wie, warum, denke ich? Ja, ah, warum? Okay, ja, warum? Also, oh, ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich habe mich für Erasmus entschieden und ich möchte nach Deutschland oder nach deutschsprachigen Ländern kommen. Und ich denke, dass vielleicht es war besser in Deutschland kommen als in Österreich, weil Akzent in Österreich ist sehr unterschiedlich von diesem Deutsch, das ich habe im Gymnasium gelernt. Ah, du hast Deutsch in der Schule gelernt. Ja, ich habe das im Gymnasium gelernt und dann ich dachte, warum ich habe das gelernt und jetzt ich habe nicht das benutzt. Und ich habe gedacht, dass vielleicht es ist gut, dass ich gehe nach Deutschland für ein halbes Jahr und hier ein bisschen mein Deutsch verbessere. Ja. Ja. Die Musik ist jetzt zu Ende. Ja, okay, gut. Ja. Möchtest du noch mal was anmachen? Vielleicht einfach ja. So? Okay, sonst einfach. Vielleicht ihr könnt dann jetzt diese traditionelle Musik hören. Und jetzt, es gibt eine Gruppe aus Slowenien, Siddhartha. Und ich habe das gehört, wenn ich war ein bisschen jünger. Und das ist der bekannte Gruppe aus Slowenien. Das ist ein bisschen Pop-Rock oder, ja, Pop-Rock. Okay. Welche vielleicht welche ist beste? Okay, Siddhartha Nopoi. Möchtest du das denn laut hören oder sollen wir weiter uns unterhalten? Nein, wir können ein bisschen nur Musik hören. Okay. Steži, če nas rabi dožal, ne mal potrpi, se tako ne gre več, sami se smo odveč, kaj nam bo koledar, se nam ne modi, in pozabi na dar, ne glava boli, zdaj je to naš moment, ko zamr zne. Okay, Hallo, wir sind hier auf Bauhaus FM 106,6 und wir haben jetzt einen Song aus slowenischer Gruppe Siddhartha gehört und der Titel ist Napoi. Was und, heißt das übersetzt? Das ist wie Napoi als eine Mischung, wenn du hast eine Poison-Mischung oder dieser Getränk. Gift? Ja, Gift oder ja, etwas. Es ist ein bisschen nicht zu übersetzen, ja. Diese Titel, ja. Aber was hast du dann studiert? Also mit welchem Background kommst du quasi zur Medienkunst, zur Mediengestaltung? Ja, ich studiere in Ljubljana Journalismus. So, das okay. War zuerst, ich habe ein bisschen Angst, weil das ist Mediakunst und Journalismus sind nicht gleiche Sachen. Ja. Aber ich habe dieses Programm hier geguckt, ich dachte, dass vielleicht experimentelle Radio oder diese Dinge hier sind sehr interessant für mich. So, ich habe entschieden für Mediakunst, Mediengestaltung. Ja. So, das war. Aber du bist nicht mehr lange da. Jetzt ist vorbei. Nein, das ist vorbei. Ja, nur eine Woche und halb und mehr. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, weil jetzt ich habe seit 2 oder 3 Monaten, ich denke, jetzt, ich bin gewöhnt, hier zu sein und mit all diesen Leuten, die ich habe hier kennengelernt. Und jetzt, das ist alles vorbei. Ja. Aber möchtest du gerne wieder hier hinkommen? Also explizit nicht unbedingt Weimar, aber möchtest du später nach Deutschland? Vielleicht, ja. Aber ich finde nur ein Problem, dass in Journalismus oder in dieser Medienlandschaft ist ein bisschen schwieriger mit Deutsch. So, ich sollte ein bisschen mein Deutsch verbessern, dass ich kann dann wirklich im Medium arbeiten. So, dass ich finde sehr, ja. Und hast du früher schon mal im Radio gearbeitet in Slowenien, oder? Ja, nur ein halbes Jahr bei diesem Nationalradio. Aber das war mehr als eine Assistenz und ich habe viel mit Kindern, viel Umfragen mit Kindern gemacht, weil bei unserem Nationalhörfunk sollte alle Männer oder alle Menschen, die dort arbeiten, eine Gesprächsschule haben. So, du kannst nicht ohne diese Schule dort sprechen, so deswegen. Und ja, unsere Situation in Medien ist nicht so wunderschön, so deswegen, sie haben gesagt, dass sie brauchen Studenten nichts mehr und dann ich bin auch hier gegangen, so vielleicht dann, wenn ich gehe zurück, ich möchte eine andere Hörfunk finden, wo kann ich arbeiten oder ja. Also du möchtest auf jeden Fall im Bereich Radio weitermachen? Vielleicht. Ich habe nichts beim Television oder Fernsehen probiert. Ich möchte auch sehen, wie funktioniert alles dort. Aber jetzt, ich bin sehr interessiert für Radio. Aber bist Radio. Du jetzt auch mehr interessiert an dem Machen? Also Journalismus verschafft ja quasi die Inhalte und jemand anderes verarbeitet das dann? Mhm. Oder, also das muss ja nicht so sein, aber es ist oft so, dass quasi die Journalisten Recherche machen und dann machen andere Technik oder so. Aber bist du jetzt, dadurch, dass du hier warst in Weimar, daran interessiert, beide Bereiche mehr zu verknüpfen und selber was zu schaffen? Ja, vielleicht auch. Oder ja, ich möchte aber hier, ich habe nicht so viel Technik gemacht, weil wenn du hörst etwas auf Deutsch, und es ist ein bisschen schwieriger für mich, etwas Technisches auf Deutsch hören und dann das zu machen. Vielleicht das wäre ein bisschen leichter in Slowenien, etwas, das jemandem erklärt, die ich, ja, das ist das. Und auf Deutsch, ich habe nicht so viel Wortschatz, dass ich kann alles verstehen, wie funktioniert alles. Aber vielleicht ja auch beide, nicht nur dieser Striktjournalismus, aber ja, mehr vielleicht künstlerisch. Ja. Vielleicht möchtet ihr auch hören eine andere slowenische Musik oder... Apropos künstlerisch. Ich habe mal gehört, dass die Betty auch in einer Band spielt. Puh, oh ja, das habe ich auch gehört. Nicht in Slowenien. Ja, das war ein Experiment mit anderen Erasmus-Studenten hier. Ah, okay. Ja. Möchtest du vielleicht mal davon etwas für uns spielen? Ja, wir Hast du können. Was dabei? Ja, ich habe auch das dabei. Ja, das war mehr als eine wirklich Experiment, eine Band zu machen zusammen mit anderen Erasmus-Studenten, und das war in Waschen Maschinenraum, ja, und das ist in Hummelstraße, wo wohnen wir. Wir haben auch alle Rehearsals dort, und dann wir haben im Dezember ein kleines Konzert gemacht. Und hier ist, ja, hier habe ich ein paar Songs, oder ja, zwei Songs. Aber ja, dieses Lied ist sehr witzig. Das ist eine Geschichte über dieses Lied, weil sie haben etwas entwickelt, eine Musik. Und dann sie haben mir gesagt, ja, Betty, du singst etwas. Es ist egal, was du singst. So, ich habe einen Song mit Titel Prallen ist treu. Das bedeutet Washing Machine. ihr könntet verstehen, das geht über ja, Waschen und... Ja, okay, wir hören das ja. jetzt. Ich bin gespannt. Danke, Betty. Okay. Ich bin auch gespannt, Betty. Wollt, oh Scheiße, ja, hier ist das Kabel, da ist. Okay, guten Abend. Wir sind Bauhaus FM und ihr hören jetzt eine Sendung draußen von den Tour. Und ja, es geht über uns. Wir machen ein Experiment und wir versuchen etwas über uns reden. Und ja, das war ein Song von unserer Erasmus-Band, Shoot the Bear, ist der Name von der Band. Und das war ein Song mit Titel Prall nicht treu, das bedeutet Washing Machine. Und ja, jetzt sind mit mir Igor und David. Hallo. Hallo, Abend. Liebe Leute von Weimar und der Welt. Wir sind endlich hier. Ja, ein bisschen spät. Ja, aber als immer. Genau, aber es ist besser spät als nie kommen. Ja, das stimmt. Aber das Leben von einem Musiker, es ist so immer. Ah, okay. Wir arbeiten, wenn die anderen genießen. Okay. Wir möchte zuerst fragen, David, kannst du dich ein bisschen vorstellen? Ich kenne dich nicht so. Ach so, ich bin Freund von Igor und Musikerin. Ein Freund von mir. Ah, okay. Und du kommst? Ein Freund von Igor, das ist wichtig. Und du kommst auch aus Spanien auch. Ja. Okay, wir sind eine... Ja, ich komme auch aus Spanien. Ich weiß nicht. Nicht alle noch. Okay, ja. Ja, was ist los, Gia? Ja, was ist los, Tor? Du hast nichts gehört. Noch nicht? Nein. Ja, jetzt, wir haben ein bisschen über slowenische Musik geredet und bisschen slowenische Musik gehört. Und jetzt, ich möchte ein bisschen über deine Musik, über dein Werk vielleicht ein bisschen wissen. Was machst du? Welche Instrumente spielst du? Also ich bin Fagottist. Mhm. Das Fagott spiele ich. Das ist ein Instrument von Holzbläserinstrument. Das bedeutet, das ist Blas, also man muss blasen. Das ist mein Blasen. Ja. Ja, nicht andere Blasensachen. Und das ist toll. Ei. Und dann Holz, weil man braucht dieses Instrument mit Holz. Mhm. Und ja, es ist ein tiefes Instrument, wirklich schön. Ja. Der schönste wahrscheinlich. Und hast du das dabei? Nein, heute nicht hier. Nein, ich möchte das hören. Ja, wir haben viele Stunden heute geprobt. Mhm. Und weil wir am Donnerstag haben wir Konzert in der Weimar Halle, hier in Weimar, 7:30 am Abend, nicht am Morgen. Mhm. Morgen ist zu früh. Mhm. Und wir spielen mit dem Hochschulorchester von der Hochschule für Musik. Das ist Franz schade. Liszt. Ich denke, dass wir haben auch einen Konzert mit unserem Band. Ach. Ah, unsere will besser sein. Ja, das stimmt. Und auch David ist Musiker. Mhm. Und was spielst du? Ich spiele Horn. Horn, das, okay. Ein Blechbläserinstrument. Und naja, kennst du wahrscheinlich, oder? Mhm. Und wie lange seid beide hier in Weimar? Ich bin seit 4 Jahren. Das ist mein 5. Jahr. Und das ist mein 3. Jahr. 3. Jahr, okay. Ich bin als Erasmus angekommen und dann hier geblieben für Master. Okay. Ja. Ich auch. Bier. Ja, und ich gehe zurück zu Hause in eine Woche. Und dann, ja. Wie? In eine Woche, 2 Wochen gehe ich zu Hause. Ah ja? Ja. Schön. Ach, schade, Betty. Ja. Warum? Ja, es ist vorbei. Ich habe nur für ein Semester entschieden. Ach und, so. Ja. Ja, man muss. Meine Empfehlung ist 2 Semester mindestens in Erasmus. Ja. Das muss ich das bevor. Aber kannst du später wiederkommen? Ja, natürlich. Eine 2. Erasmus. Mhm. Ja. Das stimmt. So, David, wir haben hier ein Bier. Ja. Prost. Prost. Nee. Nein, ich habe nicht. Salut, oder? Salut, genau. Ja, wie ist es in Slowenien? Na zdravje. Ah, na zdravje. Na zdravje. Na zdravje, David. Na zdravje. Ja. Prost euch, ne? Prost an der, Prost, an der Kabine. Ja. Prost, salut. Liebe Jani und Jenny. Ja. Und wer ist noch da? Ah, Konrad. Ja, viele Leute sind da. Mhm. Ja, ja. Und, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Das ist eine gute Frage. Was hast du da? Ich habe auch ein paar Musik. Wir können ein paar Musik spielen. Oh, ich habe eine... Hey, oh, Fabian. Hallo! Wir haben jetzt eine Pizza bekommen. Hallo. Das ist wow, so viele Leute jetzt. Das ist wunderbar. Hallo. Ich habe Hunger. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, wir müssen jetzt... Ja, wer okay, seid ihr? Du kannst das hier stellen. Wer seid ihr? Ja. Oh, gute. People. Dankeschön. People von draußen. Okay. Von draußen von der Tour. Ja. Ja. Dankeschön. Ich wollte nicht stören. Macht weiter. Okay, jetzt hören wir eine Musik Uspomene Svečesjati. Das ist eine Musik auf Kroatisch. Und dieser Sänger ist ein Lehrer, das hat auch uns bei unser Chor im Gymnasium. Wir hören diese Musik. Okay. Mhm. Oder geht es? Vielleicht da. Na. Ja. Ja, diese zwei, beide. Geht es? Oder? Nein. Okay. Also, hast du Play gemacht? Ja, ich habe, aber ich bin jetzt ein bisschen blö. Ja, ist Mac, das ist schwer. Das ist Mac, ja, und ich habe keine Ahnung. Ah, vielleicht kann jemand sagen, kann wie Kann jemand Leute sagen, ja. Ja, ich habe gerade mal jemanden warte mal. Geschickt. Das ist das Problem. Kannst du Kabel? Hallo? Hallo? Kannst du das... Aber es von wo bist du? Schon da oder da? Wo ist das Loch? Hier. Wo ist das Loch? jetzt. Können wir auf begehen? Ja, aber was ist denn das? Was spielen wir denn? Hier, oder? Naja. So, ihr Lieben, was hören wir denn jetzt, bitte? Ja, also wie heißt das Lied? Uspomene Svečesjati. Uspomene Svečesjati. Ja, das ist auf Kroatisch. Kroatisch? Kroatien. Ja. Ach so. Aber jetzt. Ja. So, dann hören wir das jetzt, wa? Ja. Schön. Cool. Wir haben Pizza. Djevojčica kad si bila Željna svih otkrića Kve tebe su prolazila Četiri mladića Pjevali su o nedelji I koraku lako Pjevali o pustoj želji Da se svide svako Da li znaš bijeli grade ispod Trebevića gdje su sada I šta rade četiri mladića pjevali su zaneseni kako svijet je mali pjevali o nekoj ženi koju bi Sjati kao dijademe Svaka će se mlado zvati Dobro staro vrijeme Da li su je ikad sreli Kroz godine tuge Sve su mogli, al su htjeli Sada I šta rade Četiri mladića Pjevali su zaneseni Kako svijet je mali Pjevali o nekoj ženi Koju nisu znali Uspomene sve će sjati Deme će se mladost zvati dobro staro vrijeme. Da li su je ikad sreli kroz godine duge? Sve su mogli, a su htjeli da žive. Guten Abend noch einmal von Bauhaus FM auf Frequenz 106,6. Und wir sind hier Igor, David und Betty. Guten Morgen an alle. So, jetzt ich habe ein paar Lieder mitgebracht, okay. die wir vielleicht nicht alle, aber fast alle kennen heute. Aber eigentlich diese Lieder sind ziemlich alt. Ja. Und was kann passieren, dass sie eine neue Version gemacht haben oder sie haben eine Kopie gemacht? Weil das kann viel Geld geben. So, ja, jetzt, wie kann ich das? Kannst du mir helfen? Das ist schon? Nee, das ist eine andere Sache. Wir machen Stopp. Okay. Okay, wir finden richtige Musik. Ja, gut. Wie kann ich das? Ich bin kein Apple, Leute. Ja? Das ist ein Problem. Ich bin Windows, aber keine Sorge. Wir sind... Wir versuchen das ja auch mit Mac zu machen. Okay. Das war hier, oder? Das ist hier. Nee. Okay, so, die Idee ist, erste Lied ist, vielleicht kennt ihr... das Lied, es gibt ein USB rein, ja, wo steht ein Lied, ah ja, genau, da. Jetzt, unten, hier, ne, das andere, da, jetzt, das hier, hier, wo steht die Terrasse. Die Terrasse. Genau, jetzt die drei. Super. Puh, jetzt. Oh, du hast viele Musik mitgebracht. Natürlich, ich bin Musiker, ich habe viele Musik. Ah, jetzt weiß ich, okay, wie funktioniert. Gut, das Lied, vielleicht alle kennen. Es heißt Papa Americano. Oder? Ja, natürlich. Wir hören ein bisschen. Nein, diese nicht. Diese andere. Diese. Genau. Jetzt, wir spielen ein bisschen und wir können dieses Lied erinnern. Ja, natürlich, wir erinnern. Ja, komplett? Ja. Play. Ah, nein, das ist nicht. Das ist das okay, andere. Das Problem ist, es heißt das. Yes. Da papà, vigita, va bene. Si tu la parla, mi è già americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene, in cave di I love you. Papà l'americano. Thank you. Okay. Das ist das neue Lied, ja? Papa Americano. Und jetzt wir hören das originale Lied. Es heißt auch Papa Americano. Aber das ist von Carzone. Porte gasuno con un stemmarreta, una cuppulella che vi si era alzata, passa scampagnando una pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu appallo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Okay, das war Papa in Americano von Renato Carcassone. Ich finde auch super cool. Ja. Ist ganz anders als ja. das Neue. Es ist, aber nicht so Mainstream. So gut. Vielleicht, ja. Aber weißt du was? Vielleicht in diesen Jahren war ein Mainstream. Ja, heute ja ist nicht wir mehr wissen so. Das nicht. Ja. Leider. Ja, okay. Und haben wir eine Zeit für ein zweites Beispiel? Okay, ja. Ja. Ja, ich denke, wir haben... Es gibt ein Lied, die war bekannt letzten Sommer. Okay. Von Pitbull. Okay. Ja? Dieses Lied heißt El Taxi, der Taxi. Wir können ein bisschen hören von diesem Lied, ja? Ich mache Play. Gleich. Ein bisschen zu viel. Mister todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. Ella está por un accidente, no me importa si te clay, si no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la quiero vitalando, yo no quiero que sea solo para mí. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. Ella sabe de todo, todo. Ella sabe de todo, todo. Ella sabe de todo. Okay, das ist eine neue Version. Es ist Reggaeton, diese Sachen. Yep. Aber sie haben ein bisschen diese Musik gestohlen. Mhm. Von wem? Von wem? Von Chaka Demons and Pillars. Und das Lied heißt Murder, She Wrote. Das war ein riesiges Lied und wir können ein bisschen von diesem Lied auch hören. Okay. Wahrscheinlich ja. Ah, es klingt. Warte, das ist originell, ja? Es klingt wahrscheinlich das gleiche. Auf Englisch. Aus welchem Jahr ist das? You're all I say, I don't know what I know, but murder she wrote. Real, real. Murder she wrote. Murder she wrote. Action with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Say, girl, you're pretty. Your face it pretty, but your character dirty. Girl, you just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come now. Have a cozy kind of way she jokes and way she jam. She know about the loom, Chaka, and every money man. White man and Indian, the wickedest kind of girl that Mr. Flyers go pop. And now do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of pros. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know, but murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Na na na. Murder she wrote. Watch her now stand still. You're not paying me like Bill. If you test a ragamuffin, girl, you're going to get killed. Girl, keep wait. Cause you are crabby, crabby. And the lyrics when me talk, it me DJ, girl, come out. Because you're not shock out. And when you hear the ragamuffin, if you jump and shout, don't touch me gate. You're not paying me what I'm ready. Cause great is great, make your anger it. From me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. From me. You pretty face and bad character. The kind of living can hold Chaka. Say, girl, you're pretty. You face it pretty, but your character dirty. Girl, you just act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Now every middle of the year, this young girl have a passion for the coolie white man in the Nazi hill and in fun. And just the other day, me see her 6 months pregnant. Now she back for sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of yo la conocí en un taxi. El taxi. Es klingt das gleiche. Es ist unglaublich. Gut. Jetzt, wir haben eine Idee. Das war, eine, wie klingt eine Konversation? Ja. In verschiedene Sprachen. Ja, wir haben mit Igor entscheidet, ja, dass jetzt wir reden über Sauberkeit in unserer Wohnung, aber in einer... In der Studentenberg. Ja, in Studentenberg, hier in Weimar. Aber wir sprechen in unserer Muttersprache. So, ja. Ich spreche auf Slowenisch. Und beide Jungen hier mit mir, David und Igor, sprechen ihn auf Spanisch. Spanisch, genau. So, okay, jetzt geht's los. Ja. Mira, en nuestro piso, David te lo puede decir. Es una guarrada eso. ¿Sabes? Yo no sé en el tuyo, pero también es así. Ne, ne veríamos. Veríamos que en nuestro apartamento es bolo más. ¿No sabes si preparas usé? No. Cosa pervich persla v. Pero por culpa tuya de tu compañero. Ne, cosa sama persla. Sí. Ya nisem mogla verjet, da lahko ena soba tako umazana. Okna, nisem videla skozi okna, nič nisem videla. Mogla sem putat. Ja. Cel teden. En serio? Cel teden. Venga. Ya. Qué fuerte. Ya, bro. No me lo creo yo eso. Yo sea, tampoco. Seguro que se deja la braga por ahí. Seguro que la voy a tirar con todo de rapa y la braga, cagada. Seguro, seguro. Qué marrón. Ne znata si predstavlja, res, ko sta me preparala starša, sem si smisla, koliko lahko živim v take umazaniji, koliko bom preživela tukaj, bro, res vse umazano. Los preservativos también. Ogarno. Ja. Pero limpio, o sea, nuevo o viejo, ya usado. Vse sobe so bile zelo umazane. Vse, vse, res. Oh, qué perda. Ya, Igor. Eso sí, eso es más raro, eso es un peor que los chinos nuestros, eh. Ja. Qué locura, Igor. In kaj je privajo? V vajnih stanovanjih? Sí, tenemos los dos chinos, que son más cerdos que la posa la castaña y que hasta las moscas se morían de asco. Yeah. Y luego está el Yankee, oh, que es un cerdo también, que en su vida ha limpiado, el Moro, y así estamos, fatal. Mm. No limpian, no compran nada para limpiar, hacen como hacen así, ¡oh, ya está blanco! Ya está, ¿no? ¿Tú qué dices, David? Más o menos, por ahí va la cosa. Más cerdos que... Por ahí va la cosa. Ampak zanima me, kak pa imate s tem čiščen seznam, imate kakšen seznam, kdo kdaj puca, kdo čisti? Yo lo único que te digo, el día que haga una especie, la del estudiante en vez. El Ministerio de Sanidad. Ahí sale ardiendo. La arroz baile. Tine chistis. Lugenfrei, was? Ich habe gerade gesagt, hallo, hier ist die Technik. Ich habe gesagt, bleibt jugendfrei, Jungs, ja? Jugendfrei. Keine sexistischen, pornografischen Inhalte hier. Nee, es gibt kein Porno, leider. Es geht über Sauberkeit oder, ja, mehr Schmutzigkeit. Wenn du dich verstehst, musst du Spanisch, entweder Spanisch oder Slowenisch. Oder Slowenisch. Das ist nicht unsere Schuld. Gehen wir weiter mit unserer? Ja, klar. Ja, okay. Ja, es ist, hat lassen wir, weil ihr prescht, kolkrat noch den Batschista po dem. Sí, sí, sí. Uno cero. Kolkrat, ey. Sí. Yo qué sé. Yo no sé cuántas veces hay que decírselo, pero aporrear la puerta, tirarle la basura a la puerta para ver si la bajan a tirar, pues tampoco tirar la basura. Hay una montaña así de grande como el Everest, que da igual. Mm. No la bajan. To zna biti veden problem, ja. Kadar niso tisti odnosi tak, a veš, da ne veš... Kdo čisti, kdaj čisti, kaj čisti, kok dobro čisti, je kar problem, ne? Okay, liebe Freunde, ich unterbreche euch jetzt an dieser Stelle. Hallo, hier ist hallo. Technik, hier ist die Janine. Ja, Janine. Um euch zu informieren, wir haben jetzt noch 5 Minuten auf der B11 und danach schalten wir rüber. Okay. Also lasst es euch jetzt ein bisschen ausklingen und erzählt vielleicht ein bisschen was, was unsere Hörer jetzt erwartet. Und viel Spaß dabei. Okay, danke schön. Ich will etwas sagen. Ja? Um 0 Uhr, man muss nicht schlafen, weil kommt die Terrassechen von Ratinchev bei Bauhaus FM. Von 0 bis zum 2. Okay, das, aber jetzt? Ich weiß nicht, was wir kommen. Nicht genau. Okay, nicht genau. Aber wir wissen, was geht los hier, jetzt. Ah ja? Seit 20 Uhr sind wir hier in B11, in Bauhausstraße 11, mit unserem Kurs draußen von den Tour. Und wir machen eine experimentelle Sendung über uns. Wir haben über verschiedene Themen geredet. Ein bisschen über Radio, Musik, auch slowenische, spanische Musik. Jetzt, wir haben ein Gespräch über Sauberkeit. Genau. Und jetzt, ja... Ja, jetzt kommt mehr Radio. Kommt mehr Radio, ja. Bis morgen um 19 Uhr. Ja. Es gibt mehr Bauhaus FM. Und ja, was kommt nächste Stunde? Nächste Stunde kommt eine Band, Wizard Girls, ob ich bin richtig. Und sie werden für uns ein paar Songs gespielt. Ah, cool. Ja, live. Live? Das ist, nein, das ist in einem Raum. Vielleicht, Janine, weißt du ein bisschen mehr? Ich weiß ein bisschen mehr. Also die nächste Stunde ab 23 Uhr wird auf jeden Fall live gespielt von der Band The Wizard Girls. Und das ganz Besondere dabei ist, dass sie live aus ihrem Proberaum spielen. Ah, Proberaum, okay. Ja. Aus ihrem Proberaum. Und das ist wo... Hier in Weimar, neben das werde ich nicht verraten, wo der Proberaum ist, aus sicherheitstechnischen Gründen. Aber in Weimar, in Deutschland. Es ist in Weimar, hier. Also es ist auf jeden Fall hier in dieser Stadt. Und wir werden schauen, weil das ist quasi auch draußen vor der Tür und nicht auf einer großen Bühne oder nicht in einem Club, sondern ganz privat. Im Proberaum. Ja. Als hier, wir sind sehr privat, aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Zuhörer hier in beim Janine, Technik. Zuerst war nur Christian, aber jetzt sind ein bisschen mehr Leute dort. Ich sehe Konrad und Jenny und Fabian. Mara. Und Mara, ja. Und eine Jung, das ich kenne nicht seinen Namen. Ja, ja. Das du? Ist Clint, um mal den Raum zu beschreiben. Hallo? Also der Technikraum ist voller Menschen. Vielleicht lasst ihr das auch mal hören und jubelt ein bisschen hier in den letzten Minuten. Also einmal bitte Krach aus dem Technikraum. Jetzt. Ja. Bravo, Leute. Vielen Dank. Okay. Und beschreib einfach mal euren Raum drüben. Bei euch hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert, außer dass... Nein, es ist gleich. Immer noch drei Leute. Wir haben hier drei Mikrofonen. Wir sind drei Leute, zwei Computern. Puh, ein bisschen mehr Stühlen. Ja. Eine Flasche Wasser, warum? Wasser? Ja, ach, ich weiß vegan, nicht. Ich habe schon vegane, ein. Nur Wasser. Nein, nein, ich habe schon ein Bier getrunken. So, das ist für mich ein Baby. Oh nein. Nein. Ja, so, okay. Danke schön, liebe Zuhörer, dass Sie waren heute mit uns. Und jetzt bitte bleiben hier beim Ihren Hörfunks. Beim und hören, FM. Ja. Also und noch einmal einen großen Dank vielleicht. Jetzt ja, vielleicht ein danke Moment schön. Ein großes, großes, großes Dankeschön. Danke schön an Fabian Kühlein und Maiten Martin Hirsch. Und ein Applaus. Und an die, alle die Leute, die das mögen. Ein Applaus machen. Auch aus dem Technikraum nochmal. Ja. Ja, vielen Dank für alle mit Schulkameraden. Genau. Von draußen, und danke von den Touren. An Renato Carcassone von Papanamericano. Das ist sehr wichtig. Nein, danke schön ja, für alle Leute, die helfen, unsere Sendung zu machen. Ich freue mich. Und jetzt, wir essen ein Stück Pizza mehr. Dankeschön und ein schönes Abend noch. Ja. Ja. Ich möchte auch nochmal Danke sagen. Vielen, vielen Dank an Rama, an den Plattenspielern und für das Gespräch. Vielen Dank an Konrad, der auch an den Plattenspielern war und uns sogar eine Platte mitgebracht hat. Vielen Dank an die spontanen Gäste. Vielen Dank an alle Gäste, alle Mitgestalter. Auch der Christian, der jetzt schon wahrscheinlich seit 30 Stunden wach ist und hier immer noch gerade stehen kann. Großartig. Das ist ja. Eine 40 Stunden raus. Und ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Gute Nacht. Vielen Danke Dank. Danke für die Schöne. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Power. Life is life when we all feel the power. it to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? Reflection. Want to do wir sind die Wizard Girls. Wir sind die Wizard Girls. Wir sind die Wizard Girls. Thank you. Yeah, baby. Das sind sie. Thank you. Toll, Mensch. Toll, toll. 3 Minuten noch, Damen und Herren. Beenden das Stück. Stück Geschichte, epochale Musik dieser Zeit. Beenden wir mit einem stark beeinflussten Stück des Musikers Christoph Müller, der uns jetzt hier noch was vorspielen wird. Zusammen mit den anderen Jungs, wir bedanken uns bei euch. Das war Wizard Girl, Bauhaus FM. Christoph Müller, Simon Färber, am Ton, Alex Kummer, an der Flöte, an der Flöte, ich hab Bass gespielt. Wie heißt du? Michael. Der Michael hat Bass gespielt. Ja. Der Felix Schreiber, meine Damen und Herren. Ja, da hören Sie, er kann nicht aufhören mit Singen. So, auf Wiederhören. Let you talk again.